Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Okay. Eigentlich muss man Körpergeräusche draufhalten. Das gibt schöne Outtakes. Also richtig schön lauter Nieser noch irgendwo zwischendrin, ne? Um alle aufzuwecken. Ja, genau. Oder hinter so ein Beatbox. So. Achi! Achi! Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Podcast für allerlei Nerdkram, was ihr euch nur vorstellen könnt. Mein Name ist Steffen und heute so als zweiter Versuch einer Online-Aufnahme mit einem, ja, schon bekannten Gast, nämlich mit dem Waldimat, aka auch Steffen. Hallo. Ja, Hallöchen. Ich bin Steffen. Ja, ich bin auch Steffen. Das ist aber ein schöner Zufall. Das ist ein schöner Name. Ein sehr, sehr schöner Name, tatsächlich, genau. Ist immer irritierend, wenn man mit Leuten redet, die genauso heißen wie man selber. Aber wenigstens kann unsere Hörerschaft mit den Namen nicht durcheinander kommen. Das ist auch sehr praktisch. Ja, wir reden heute über ein Thema, was wir schon bestimmt seit einem Jahr geplant hatten. Schon sehr lange, ne? Ja, kommt hin. Nämlich wir reden als Aufbau zu einer Episode, die ich schon mal geplant habe, oder schon mal gemacht habe, besser gesagt, reden wir über Bibi Blocksberg. Da hatte ich damals, ich glaube, zu einem Walpurgisnacht-Special, zu den Gänsehautwochen, mal eine halbe Stunde eine Sendung mit dem Nerd gemacht, und da sind dann doch sehr viele Fragen offen geblieben am Ende dieser Besprechung, und die versuchen wir heute mal final zu klären. Ich bin inzwischen ein bisschen informierter, was das Thema Bibi Blocksberg angeht. Steffen ist schon, also du würdest dich schon so als Hardcore-Fan bezeichnen, oder wie siehst du das? Ja, Hardcore-Fan nicht unbedingt, aber ich bin, sagen wir mal, gut in der Materie drin. Hm. Also wenn ich das jetzt auch von Bibi und Tina alles gehört hätte, um Gott, nein. Na, ich habe da vielleicht so 2-3 Folgen von gehört und die Krise gekriegt. Also abseits der Folgen, die im Bibi Blocksberg-Kosmos drin sind, noch so 2-3, und das ist echt schlimm. Vielleicht blenden wir das Thema auch weitestgehend aus, weil das ist hier nicht der Pferdecast oder sowas. Wir wollen heute ein bisschen grob über das Thema sprechen, unsere Erstbegegnung gleich vielleicht klären und danach in der zweiten Hälfte der Sendung so unsere persönliche Top 5, vielleicht Top 6, je nachdem wie viel wir hier zeitlich noch schaffen, präsentieren. Es gibt mittlerweile über 120 Episoden. Ich glaube, die neueste ist gerade ein paar Tage alt zum Aufnahmedatum. Ist relativ neu. Wir sind also schon jetzt 121. 121, genau. Also die ist jetzt auch seit 1980. Genau. Die ist auch gerade erst rausgekommen, die neueste Folge, irgendwie die Woche oder sowas, ne? Ja, gestern. Gestern sogar, ach guck. Ja, und auch darüber reden wir dann, über so eine langlebige Serie, die es jetzt eben seit über 37 Jahren jetzt demnächst schon gibt. Mhm. Ist schon eine Hausnummer. Auch darüber reden wir. Gut, ich würde am liebsten einsteigen so mit dem Erstkontakt Bibi Blocksberg. Wie sah der für dich aus? Ja, soweit ich mich erinnern kann, war das damals, ich glaube, wie alt war ich da? Vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, vielleicht noch eher 7. Mhm. Ich weiß noch genau, dass wir damals, wenn es mit den Eltern in den Urlaub ging, ne? Sommerferien und so, die Kinder müssen beschäftigt werden, während die Eltern reden und sich streiten. Also braucht es einen Walkman, dachten sich die Eltern damals so, ne? Und dann, ja, was hören die Kinder denn dann? Natürlich kam irgendwelche Popmusik nicht in Frage in dem Alter, ne? Also wurden ganz, ganz viele Hörspielkassetten gekauft. Und ja, darunter waren dann hauptsächlich Benjamin Blümchen, den ich persönlich nie so mochte, und Bibi Blocksberg. Massenweise Bibi Blocksberg. Und das wird wahrscheinlich mein erster Kontakt gewesen sein mit ihr. Aber welche Folge genau das war, das weiß ich auch nicht mehr. Ich kann das tatsächlich relativ gut sagen, weil das für mich tatsächlich der Einstieg war. Es waren, ich habe es mir notiert, nämlich tatsächlich die Folgen 3 und 5. Ich weiß, dass die nicht zu deinen Highlights zählen, da reden wir auch gleich nochmal drüber, warum. Aber das war eben meine Einstiegsdroge, nämlich Folge 3, die Zauberlimonade, und Folge 5, ein verhexter Urlaub. Das waren die beiden Geschichten, die ich zuallererst hatte. Und ich habe witzigerweise als Kind gar nicht so viele Bibi Blocksberg-Kassetten selber besessen, sondern die immer bei Freunden gehört. Also liefen dann da im Hintergrund und dann wurde da der große Kassettenkoffer ausgepackt und dann liefen da also wirklich zum Teil wirklich stundenlang die Bibi Blocksberg-Hörspiele beim Nachbarskumpel. Und das war so meine, ja, Sozialisierung. Ich habe auch beides gehört, also auch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, aber ich fand Benjamin Blümchen auch immer relativ uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war nie was, was mich wirklich begeistert hat. Wobei ich sagen muss, dass ich von den Zeichentrickserien, die es später dann ja auch gab, die Benjamin Blümchen Zeichentrickserie lieber geguckt habe, auch wenn ich die auch nicht so prall fand und die Bibi Blocksberg Zeichentrickserie gar nicht so cool fand. Ja, und keine Ahnung, also das war so, ich muss auch ungefähr in dem Alter gewesen sein, so 5, 6, 7, also auch so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wir sind ja quasi gleich alt. Ja, so gut wie. So gut wie so 4 Wochen trennen uns. So dass das muss ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, wie ich eben auch ganz viele Hörspielkassetten gekriegt habe und auch viele hatte, aber wirklich selber besessen habe ich am Anfang nur diese beiden, 3 und 5. Ich weiß nicht, also für die Leute, die in den letzten 37 Jahren unter einem Stein gelebt haben, wer oder was ist Bibi Blocksberg? Das ist meine Frage, oder? Das, die habe ich jetzt an die imaginäre Allgemeinheit gestellt und vielleicht Achso, versuchen, rhetorisch. genau, rhetorisch, und vielleicht klären wir das in den nächsten 30 Minuten. Das Es bietet sich an. nicht, dafür sind wir heute hier. Das ist so, also in meiner Wahrnehmung war Bibi Blocksberg immer so der Versuch, ein Gegengewicht zu Benjamin Blümchen zu schaffen. Der war ja schon so eher an Jungs gerichtet und Bibi Blocksberg sollte dann eher an Mädchen gerichtet sein. Aber irgendwie gefühlt hat das trotzdem für beide funktioniert, oder? Das lag vielleicht auch daran, dass eben beides von Elfie Dunelli kam. Und ein kleiner Funfact, die war mal mit Peter Lustig verheiratet, Genau. die wir von Löwenzahn kennen. Aber eben das Universum von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen ist ja beides Neustadt. Genau. Und deswegen gab es ja auch so ein paar Crossover-Folgen von beiden zusammen. Und vielleicht ist es doch deswegen so, dass man eigentlich denkt so, ja, die gehören zusammen. So gute Kumpels. Man treffen sich Bibi und halt Benjamin. gelingt, genau. Die treffen sich halt Ich glaube, drei gelegentlich. Folgen gab es da, ja. Und also wo sie sich, glaube ich, direkt treffen und dann gibt es aber nochmal so Cameos von jeweils den Figuren. Ich glaube, diese Flohmarktfolge, da hat auch Benjamin irgendwann Ja, am Ende stimmt, auch aber auch nochmal auf, dabei. ganz kurz mit 2, 3 Wörtern. Also das ist eben ein Universum. Benjamin Blümchen eben als der große sprechende Elefant und Bibi Blocksberg so die kleine freche Hexe, die dann eben sich so ein bisschen durch die Welt hext und selber noch lernen muss, wie sie damit klarkommt. Und das gab Und es damit damals natürlich viel Unfug bei uns, ne? sehr viel Unfug. Ich hab mal irgendwann die Theorie aufgestellt, Bibi Blocksberg hilft dabei, Probleme zu lösen, die sie selber verursacht hat. Das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Schon. Aber das ist auch so der Aufhänger der Serie. Also sie verhext sich in irgendeiner Art und Weise und dann müssen die Figuren dann mit, ja, gemeinsamer Kraft versuchen, das zu lösen. Oder es gibt ein großes Problem, was dann eben versucht wird, mit oder manchmal auch ohne Hexkraft ja, zu lösen. Und das geht mal besser und mal schlechter aus, aber das sind so die Geschichten, die da erzählt werden. Ja, ein gutes Beispiel mit dem besser oder schlechter ausgehen, das wäre zum Beispiel bei dem Dino-Ei. Genau. Die kennt ja sicher auch jeder. Die ist auch schon etwas älter, die Folge. Ja, wollen wir mal die Figuren so einzeln durchgehen, Ja, die es so gibt, da gibt also es ja auch genug. etliche Figuren, und auch etliche Figuren, die es heute nicht mehr gibt, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Ich weiß nicht, wir würden am besten direkt mit Bibi anfangen, weil das ja so die titelgebende Figur ist. Was fällt dir so spontan zu Bibi Blocksberg selber ein? Eigentlich ist er wie so ein kleines nettes Mädchen von nebenan, was man als Nachbarin kennt, die nie älter wird. Nach ihrem 13. Geburtstag zumindest nicht. Angeblich sollte sie auch, wie bei jeder andere Hexe auch, mit, ich glaube, 15 einen erwachsenen Hexenbesen kriegen, ne? Aber sie wird halt nicht mehr älter. Ich frage mich, ob zum Beispiel eben das jemals passieren wird, dass sie diesen neuen Besen kriegt. Wobei, ich glaube, hat sie diesen Besen nicht schon praktisch vorher bekommen? Also so als Auszeichnung für irgendwas. Ich meine, da gäbe es sogar extra eine Folge, dass sie den extra bekommt. Also schon früher bekommt, als sie eigentlich sollte. Aber ich kann mich jetzt auch Ich irren. weiß nur von der Folge der neuen Hexenbesen, ich glaube Nummer 29, ist das oder 30, irgendwo in der Dreh, dass sich halt da über so einen Hexenkatalog einen abartigen Hightech-Hexenbesen bestellt. Und damit kam sie ja nicht mehr zurecht, Genau. weil das Ding zu schnell war. Ich meine, dass es noch eine Prüfungsfolge gegeben hat, wo sie den vorher, also wo sie sozusagen, oder wo sie schon in den Rang einer Hexe übernommen wird, obwohl sie noch keine 15 ist. Aber das ist jetzt natürlich auch Ich glaube, das war im ersten Film. im ersten Film war das. Und da gab Siehste, es eine Kugel dafür und kein Besen. stimmt. Da kommt man schon mit den ganzen Medien durcheinander. Ja, das Bibi-Blocksberg-Universum ist groß, wie wir gerade merken. Genau. Aber sie hat eben diesen Besen, den sie eben hat, der ist ja auch ganz ikonisch, heißt Kartoffelbrei. Da gibt es ja diesen Spruch, den sie immer aufsagen muss, um dann fliegen zu können, nämlich Ene, Mene, Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Und dann hört man dieses und dann fliegen die immer los. Das klingt immer total Du hast witzig. das Sex Hex Ja, vergessen. oh, ich hab das Text. Ja, jetzt können wir die Aufnahme abbrechen, ich bin kein Experte. Schöner Outtake. Schöner Outtake. Ach, was lassen wir drin? Das ist, Ich dachte, ich würde jetzt diesen Spruch selber einspielen vom Hörspiel. ja, das könnte man tun, aber das entscheide ich dann hinterher im Schnitt. Und sie ist eine junge Hexe und hat ihre Kräfte manchmal nicht so ganz unter Kontrolle, was ich ganz spannend finde. Also sie ist eben auch nicht ganz perfekt und ich mag eben unperfekte Protagonisten sehr gerne, wo ganz klar ist, wir haben hier ja, Charaktere, die eben unter Umständen nochmal gelegentlich an sich selber scheitern. Und das ist bei Bibi Blocksberg schon so ein Der bisschen Regelfall. der Regelfall, genau. Aber sie wächst dann eben auch daran und lernt in der Regel auch was dazu. Das finde ich ganz schön. Hast du noch ein paar Worte zu Bibi Blocksberg oder wollen wir weitergehen zur Familie? Ja, da habe ich tatsächlich noch was, und zwar, wie du vorhin schon angemerkt hast, ne, Folge 3 und 5, Zauberlimonade und verhexter Urlaub, da hatten wir eine ganz andere Sprecherin. Genau. Ich glaube, die war, zwar Katja Nottke, soweit ich noch weiß. Ja. Die ja zufälligerweise die richtige Tochter vom Erzähler ist. Zumindest Uli. zu dem Zeitpunkt. Genau. Ich habe auch nie verstanden, warum da die andere Sprecherin reingezogen wurde. Und vor allem dann für Folge 3 und 5 und nicht 3, 4, 5. Ich glaube, dass die Originalsprecherin Susanna Bonasiewicz, die hat ja, also Bei hier der steht auch, Weltreise, oder? ich meine, dass sie unterwegs gewesen wäre tatsächlich, genau. Aber also wie man hier in dem Wikipedia-Artikel sieht, war Susanna Bosanowitsch die ersten beiden Folgen und dann eben 3, 4, 5 eben von Katja Nottke ausgetauscht und erst ab Folge 6 war Susanna Bonasewitsch eben wieder am Start und das war also wirklich eher vertretungsweise. Witzigerweise war Katja Nottke für mich einfach viele, viele Jahre die definitive Stimme von Bibi Blocksberg, obwohl sie das wirklich nur diesen ganz, ganz kurzen Zeitraum gemacht hat. Und hab dann also später auch erst über die Trickserie erfahren, dass das eigentlich gar nicht die reguläre Stimme ist. Aber wenn man natürlich diese Hörspiele immer wieder hört, dann brennt sich seine Stimme auch sehr stark ein, natürlich. Ne? Ja, vor allem, wenn sie die einzigen sind, die man hat. Genau. Und dann denkt man immer, das ist der Normalfall. Und also ich war am Anfang schon ein bisschen irritiert, als ich dann die reguläre Sprecherin dann gehört habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eben dadurch, dass diese beiden Folgen für mich der Erstkontakt gewesen sind, habe ich damit auch weniger ein Problem als du vielleicht. Also du sagst ja selber, das ist für dich nicht wirklich Kanon, oder? Nicht so unbedingt. Nicht so unbedingt. Ich finde, dass die Folgen Zauberlimonade und Bankräuber, verhexter Urlaub, finde ich eine Reihe wirklich recht gut. Ich glaube, ich habe mit der Katja Nutzke nicht an Freunden damals. Ja, sie ist halt so ein bisschen in der Stimme ein bisschen rauer, also ein bisschen Ein kratziger bisschen, auch, ja. ja. Aber sie klingt halt ganz anders als Susanna. Und das macht's, glaube ich, also es ist nicht, also es gibt andere Hörspiele, wo der Sprecher dann, oder auch im Kanon der Bibi Blocksberg-Hörspiele, wo dann die alten Stimmen dann praktisch wechseln und das einfach so ähnlich klingt, dass man einfach fragt, warum haben sie nicht jemand anderen genommen? So, also wo ich dann denke, das ist einfach dann, also wenn die Leute nichts Eigenes mehr versuchen, also als damals Anke Engelke übernommen hat bei den Simpsons, die hat einfach was ganz Eigenes mit der Stimme gemacht. Also Anke Engelkes Marge Simpson ist halt eine ganz eigene Idee dahinter und funktioniert Nicht wahrscheinlich. unbedingt. Ah, also sie Sie hält das jetzt so amerikanische Original. ja, aber das ist eben, es ist eben nicht wie Elisabeth Volkmann, das meinte ich damit. Also du hast natürlich recht, das klingt sehr wie das amerikanische Original. Also die neue Stimme von Homer Simpson ist fast nicht zu unterscheiden. Also das irritiert mich. Also es ist so dieser kurze Moment, wo man immer wieder feststellt, es ist nicht Norbert Castell, aber es ist so ähnlich, dass Er klingt ähnlich, es ja. ist nur irritierend ist. Und das finde ich dann später bei Bibi Blocksberg, wo dann eben auch verschiedene Stimmen dann wechseln, auch manchmal ein bisschen komisch. Und deswegen mag ich es eigentlich, dass diese beiden so unterschiedlich klingen, weil man damit auch was ganz Eigenes, einen ganz eigenen Charakter dieser Stimme auch verbindet. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal oben zur Familie. Die Familie um Bibi Blocksberg wächst und wächst und wächst. Praktisch Folge für Folge kommen neue Charaktere hinzu, aber so die Kernfamilie sind erstmal so die Blocksbergs, Bernhard und Barbara. Und das Besondere bei den Hexen ist eben, dass nur Frauen Hexenkräfte haben und Männer können das in der Regel nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich glaube, Bibi hat noch einen Cousin oder irgendwie sowas, der auch hexen kann, aber wie war das noch? Ich glaube, das war diese Italiener Carlo, die sie kennenlernt. Carlo, In Folge genau. 17. Der hat Der eben kleine auch, Hexer. genau, der hat eben auch, aber das ist eine absolute Ausnahme, also das ist nicht die Gibt's eigentlich Regel. sonst nicht. Und dementsprechend haben erstmal nur die Frauen Hexenkräfte und Bernhard, der ein gebürtiger Mensch ist und auch nicht von einer Hexe abstammt, hat eben keine Hexenkräfte. Und Bibis Bruder, ja, liebe Kinder, Bibi Blocksberg hatte mal einen Bruder, hat eben auch keine Hexenkräfte. Und das sind so die Figuren. Und ich bin eben auch in der Zeit mit den Hörspielen groß geworden, wo der Bruder noch da war. Der ist ja irgendwann ab Folge. Ja, Folge 1 bis 7 ist er dabei. Genau. Das war's. Das ist irgendwo in der Nordsee bei den Großeltern. Für Genau. immer. Weil er Asthma hat oder keine Ahnung. Das ist nie wirklich geklärt Ja, worden. so schrecklicher Husten, wie es in der Serie heißt. Genau. So ein Hörspiel. Ist schon traurig. Niemand liebt Boris. Gerade auch so dieser Unterschied zwischen Bernhard Blocksberg, der eigentlich nur ein normales Familienleben haben möchte, was unaufgeregt ist und ohne große Probleme und der einfach keinen Bock auf dieses Hexenwerk hat, und dann eben seiner Tochter und seiner Frau, das macht also gerade in den ersten paar Folgen sehr viel des Humors dieser Serie aus, ne? Also wenn Bernhard Blocksberg mal keine Lust auf Spinneneier und Schwefelgedöns im Essen hat, dann das ist schon ein Ja. Faktor, der da immer mal Der wird mehr. auch oft laut in den ersten Folgen. Genau. Dann brüllt er gerne rum. Aber das sp passiert später überhaupt gar nicht mehr. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn es da durchaus manchmal so ein bisschen inkonsistent wird, er findet sich so ein Stück weit damit ab. Und wird so ein bisschen, also ergibt sich in diese Situation, weil er kann im Grunde genommen auch nichts mehr dagegen tun. Er hat keine Macht über die Mädels, weil die haben halt auch die Hosen an. Also bei Blocksbergs haben halt die Frauen die Hosen an und er kann Ja, da, die sind ihm über. ja, die sind ihm komplett über. Und im Zweifelsfall, wenn er dann nicht mitspielt, verhexen die ihn auch. Also das ist ganz häufig so, dass sie ihn irgendwie schlafen legen oder dass sie ihm irgendwie ja, den Willen verhexen und also er ist im Grunde genommen gar nicht in der Lage, sich da irgendwie gegen ja, durchzusetzen. Was auch manchmal ganz witzig ist. Na, wie zum Beispiel in, ich glaube, Folge 40 ist das mit den Vampiren, Genau. wo sie da zu Wahlen fliegen. Und Bibi dann diesen Beruhigungsspruch auf ihn anwendet, ne? Und er total ruhig im Flugzeug ist und plötzlich so, oh, wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Was? Genau. Oder so ähnlich war das jedenfalls. Und ich glaube, der Spruch wirkt, glaube ich, sogar noch in dem Schloss, glaube ich, später auch noch. Und dann Und plötzlich ist es, oh, genau, wie von jetzt auf merkt gleich er, er dann ist weg. da, wo er eigentlich nicht hin wollte. Genau. Und also diese vier Figuren, also auch gerade so dieser, wie soll ich das sagen, dieser Unterschied zwischen eben Bernhard und Barbara, der Mutter, ist halt immer sehr witzig, weil ja, die lieben sich halt und er wusste das auch vorher. Aber so wirklich zufrieden ist er damit heute auch nicht mehr. Das führt dann manchmal auch zu Streit. Ja, das Thema Boris Blocksberg ist noch so ein Ding. Warum glaubst du, haben sie den rausgeschrieben aus der Geschichte und warum so früh? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich denke mir halt, vielleicht gab es da irgendwelche Umfragen und es kam raus, Boris ist nicht so beliebt. Wir schauen ihn einfach mal raus. Und dass der echte Sprecher von Boris selber Husten hat und deswegen die trotzdem wusste, glaube ich kaum. Nach, das ist auch irgendwie eine. Also Der war ich, einfach nicht beliebt, die Figur. oder man hat vielleicht gedacht, wir möchten es eher an Mädchen ausrichten, da ist eine männliche Figur so in der Mitte der Story vielleicht auch gar nicht so praktisch, keine Ahnung. Und zudem hat Bibi auch später Freunde bekommen, unter anderem ja auch einen Jungen. Genau. Also da hat man Florian. Florian, da hat man die Rolle von Boris, der dann, also ich kann mich eben daran erinnern, als Bibi in der Folge mit der Zauberlimonade eben am Anfang die Fahrradwege hext, dass also Boris da verschwörerisch mit drin sitzt in dieser Situation und da so also mitmacht und zum Teil auch so die treibende Kraft ist, sie dann auch motiviert und anfeuert und das ganz witzig findet. Und also dann eben hinterher dann, also die Figur rauszuschreiben, eine Figur einzuführen, die seine Rolle übernimmt und dann aber auch so zu tun, als hätte es Boris niemals gegeben, wenn sich Bibi dann irgendwann auch Geschwister wünscht und das irgendwie nicht in Erfüllung geht. Ja, Und das ist schon alles sehr, das ist ein bisschen mies. ja, ein bisschen sehr mies. Sehr ärgerlich. Gibt einen schönen Twitter-Account. Den darf man gerne mal folgen. Der Ja, wird leider ein das ist bisschen, zufälligerweise Ed Boris Blocksberg. genau, wird leider ein bisschen selten bespielt, aber macht Spaß. Ja, wäre denn für dich jetzt noch erwähnenswert? Vielleicht die rasende Reporterin? Also ich hätte hier noch, also hier, der Wikipedia-Artikel ist ja voll, also Monika auf jeden Fall, das ist ja die erste Ja, Freundin, die Moni. die Moni, die zuerst eben auftaucht, die wird dann später durch Marita ersetzt und Ja, nicht wirklich ersetzt. Moni gibt's ja auch noch. ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marita schon so ein bisschen in den Vordergrund rückt und Moni so ein bisschen vergessen wird gelegentlich. Genau, also das ist so, war so mein Eindruck. Ein Klassiker ist auch noch Lehrer Schumann aus den frühen Folgen. Dessen Schüler finde ich auch sehr sympathisch. Der Erwin Schastock. Also das sind so viele, viele kleine Nebenfiguren. Später hat dann ja die Lehrerin, wie hieß die denn nochmal, die Lehrerin Müller-Riebensee. Müller-Riebensel, die war dann ja Mathilde. die einzige Lehrerin, die man so häufiger mal, die war ja, also das ist auch so mit eine der auch anstrengendsten Figuren, also später dann auch gerade, wenn, also die sind nur gegen alles und ist fast Immer am schon Meckern. immer am Meckern, immer nur am Terrorisieren, fast schon. Genau. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen darauf hingedeutet, Kala Kolumna, die rasende Reporterin. Ja, die ist ja eigentlich auch in quasi fast jeder Folge irgendwie zu hören oder zu sehen. Und natürlich auch, was ich gut finde, seit der ersten Folge, dem ersten Auftritt von ihr zumindest, dieselbe Sprecherin. Genau, Gisela Nee, Fritsch. gut, nicht dieselbe seit der ersten, aber Ja, also die großzweilig eine einzige. die Gisela Fritsch Gisela Fritsch. hat das übernommen in Benjamin Blümchen, da gab es die Figur schon vorher und ist dann eben auch in Bibi Blocksberg aufgetreten und hat das auch bis vor 2 oder 3 Jahren, bis zu ihrem Tod, auch gemacht und die ist wirklich über die Serie alt geworden. Also die Stimme verändert sich schon merklich. Ja. Das habe ich auch gerade in den letzten Folgen zum Schluss bei ihr wirklich gehört, Ja, dass sie sehr, halt wirklich alt geworden sehr, ist. sehr kurzatmig zum Teil auch und ich habe die neue Stimme noch nicht gehört von Carla Kolumna. Die ist auch, glaube ich, bisher nur in Benjamin Blümchen aufgetreten. Ne, in der neuen Folge auch schon, 121 Oh, ja. von Ulrike Stürzbecher. Weil die neuen Folgen, da kommen wir dann später auch nochmal zu, die habe ich jetzt gar nicht mehr so aktiv verfolgt. Ich auch nicht. Ich habe zwar alle Folgen hier, aber Ne? ich höre die Älteren immer noch viel zu Ja. oft. Also, Weil es halt die Kindheit ist. es gab auch irgendwann mal in den Folgen so einen Punkt, wo ich selber, ich habe die ja relativ nah zueinander dann weggehört nochmal letztes Jahr, wenn du dich erinnerst. Und also da gibt es schon so einen Bruch irgendwo bei, ja, so paaren 60, wo die Folgen dann plötzlich so ein bisschen abnehmen in der Qualität, wo es ein bisschen, Ist bei mir auch so. ja, So um 62, 63 die genau, Folge ja, rum. ziemlich genau das. Da wird es halt ziemlich eintönig mit der Handlung auch. Ideen werden nicht mehr so schön. Wie das mit dem Geisterkarte der Ziegelei, also bitte. Ja, Das ist ein Schwachsinn. es waren insgesamt, wir reden da wahrscheinlich gleich in der Folgenbesprechung nochmal genauer darüber, was es da gut gefallen hat in den frühen Folgen. Aber es ist, also ich habe das Gefühl, dass die sich einfach in den ersten 50, 60 Folgen richtig ausgetobt haben und dann irgendwie massenkompatibel werden wollten. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber es hat wirklich, du kannst einen sehr starken Bruch feststellen. Ja, der Bürgermeister ist auch noch eine Figur, die in beiden Serien auftaucht. Der Bürgermeister Der heißt eigentlich meistens nur Bürgermeister, dass der einen Nachnamen hat. Ist Ja, oder eigentlich Bürgermeisterchef. Bürgermeister, genau, Bürgermeisterchef von Pichler genannt. Das ist auch so ein typischer Politiker, kann man fast schon sagen, ne? So ein bisschen auf seinen Ja. eigenen Vorteil und so. Also sehr oft ist er echt ein Vorteil. Stichwort Limousine. Dienstwagen. Ganz oft neuer Dienstwagen. Muss sein. Irgendwo sparen in einer Sanierung von irgendwelchen Gebäuden, um sich selber irgendwie eine neue Limousine kaufen zu können von dem Geld. Und da machen ihm dann die Kids in der Stadt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, indem sie irgendwas verhexen oder zaubern oder ganz schlimm machen, damit er sich im Grunde genommen gezwungen sieht, das Geld dann doch dafür auszugeben. Ja, und sein Sekretär ist Paul Pichler. Auch bekannt als Peile-Pichler. Pelle Pichler, genau, der Was man hat. auch nur in einer einzigen Folge hört. Das war eine der, ich glaube, also diese Entführungsfolge war auch mit einer der schlimmsten Folgen, die ich jemals gehört habe. Weil, also diese Kindesentführung, die Bibi da passiert, ist wirklich extrem schlimm. Das war nicht schön. So richtig klischeehaft auch, die Ja, ganze Handlung. ja. Also es war wirklich, ah nee, also das war auch unangenehm zu hören. Also das weiß ich noch sehr. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Und da sind eben seine Brüder, glaube ich, Pille und Pelle. Pille und Pulle. Pille und Pulle, genau. Und er selber ist Palle. Pille, Pulle, Palle oder irgendwie sowas. Pille, Palle. Keine Ahnung. So sehr bescheuert manchmal. Genau. Ja, und dann haben wir noch die Hexenfreundin von Bibi. Das sind auch so, ich will nicht sagen Klischees, aber schon so stereotype Figuren. Also Shubia, so ein bisschen die Punkerin. Mit. Gehört doch eigentlich zu meinen liebsten Charakteren noch bei den Junghexen. Ja, Die also. anderen konnte ich nicht so wichtig empfinden. So. Die sind halt da. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich kann es nicht wirklich festmachen, aber ich fand Flowey Powie irgendwie immer cooler. Vielleicht mochte ich die Stimme lieber. Keine Ja, Ahnung. die Stimme ist super. Die Von Stimme ist Melanie wirklich Hinze. mega süß. Sehr sanft. Ja. Vom Typ her ist sie Passt auch mir, super. ja, vom Typ her ist sie mir ein bisschen zu glatt geleckt, also zu mal so ein bisschen auf ihre Schönheit aus. Vom Typ her mag ich Shubia tatsächlich lieber, weil die einfach ein bisschen frecher und ein bisschen gerade, mehr gerade raus ist. Aber so von der Stimme, Flowey Powie fand ich eigentlich immer ziemlich super. Ein paar andere Junghexenschwestern gab es da ja auch noch, ne? Genau. Ich glaube, Alexenia oder sowas. Xenia gibt es hier noch. Ist eher selten noch. Arcadia. Später Arcadia ist später auch öfter dabei. Auch weiter. Ich habe hier noch, das ist ja auch so ein Wermutstropfen, den ich mit der Serie habe, eben die Thunderstorms, die in Irland wohnen. Ja. Da gibt es ja auch einige Folgen. Ich weiß nicht, was hast du zu den Thunderstorms? Du hattest gerade so ein, naja. Also ich mag die Thunderstorm-Folgen. Welche gibt's denn da? Vier Stück sind es, glaube Also ich, es sind ne? eine ganze Menge. Also ich glaube, diese eine Folge heißt, glaube ich, sogar bei den Thunderstorms. Dann das mit dem Prinzessin gab Gespensterschloss. es noch. Ja, die spätere mit den Prinzessinnen, die fand ich ja ganz Das mit furchtbar. den meisten Enten, wo die zu Besuch kommen nach Neustadt. Genau. Also es gibt ein paar. Und ich war immer so Ich muss so drei oder vier Folgen. Ich war immer so ein Oder bisschen fünf. traurig, dass es keine eigene Serie mit den Thunderstorms gab. Weil man hätte mit den Figuren echt eine Menge machen können. Hätte das Ganze nach Irland verlagern können. Hätte diese ganze irische Folklore mit in die Serie reinnehmen können. Wäre vielleicht witzig gewesen. Weil die Figuren, also, genau, Margie Thunderstorm heißt die, glaube ich, die Cousine, ne? Ja. Also die Figur funktioniert einfach sehr gut und das andere Setting hätte dem gut getan. Also einfach auch, oder vielleicht mal zwischendurch eine Folge nur von den Thunderstorms, hätte ich auch mal interessant gefunden. Aber da sind die Blocksbergs ja immer mit dabei. Finde auch die Idee gut mit dem fliegenden Auto von Patrick Thunderstorm. Genau. Super Idee. Also da. Hat natürlich gar nichts mit ja, späteren Filmen oder so in Verbindung gebracht heutzutage. War Mit so einem das. fliegenden Ford Anglia, ja. War das vor oder nach Harry Potter mit den Thunderstorms? Also dass die Bücher rauskamen. Also ich glaube, die Thunderstorm-Folge mit dem fliegenden Auto, das hat man schon in der ersten, wenn sie da sind. Sind denn die Thunderstorms? Müsste in Folge 8 gewesen sein. Die kam auf jeden Fall vor den ersten Harry Potter-Büchern raus. Ja, weit vor den ersten. Ja, das Schloss, die Da wird das Schlossgespenster, Auto genau. erwähnt. Also hat Ja. sich J.K. Rowling vielleicht da bedient. Wer weiß. Ah, ich weiß nicht, ob die damals schon ins Englische übersetzt worden sind. Die Geschichten. 83. Ja, ist ein bisschen Früher. früher, ein kleines bisschen früher als. Wann kam der erste Harry Potter in Mitte der 90er? Wann war der? 95, 96? Ich weiß gar nicht. Ich jetzt auch keine Info hier liegen. Versuchen wir mal rauszufinden. Dafür haben wir doch das Internet. Wir sind doch im Internet hier. Ja. Harry Potter, Stein der Weisen. Wikipedia. Wobei ja der Wagen erst im zweiten Band erwähnt wird. Der Film, der erste Film kam 2001 und das Buch 97. Ja, habe ich hier auch. Noch 14 Jahre nach dem Thunderstorm-Ding. Hier steht gerade in dem Harry Potter-Artikel, dass die Handlung 91-92 spielt. Ich habe Harry Potter nie wirklich gelesen. Ich habe da irgendwie so gut wie keine Berührungspunkte mit. Ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Cast. Keine Ahnung. Wie gesagt, also die Thunderstorms fand ich auf jeden Fall immer cool. Ich genau. auch. Eben gerade wegen der Sache da mit dem fliegenden Wagen und Patrick Thunderstorm, der davon so begeistert ist, mit diesem irischen Whisky dann noch. Er ist eigentlich genau das Gegenteil zu Bernhard Blocksberg, wenn man so will. Er hat sich mit allem abgefunden und ist super zufrieden damit, weil er Spaß dabei hat. Es ist ja auch, also ich weiß nicht, in der Welt von Bibi Blocksberg, das ist ja auch alles sehr aufregend und anders und neu. Und also viele Menschen haben da ja auch sind da sehr abgeschreckt von dem, was da passiert. Also wie viele Leute in Neustadt eben auch nicht wissen, dass Bibi eine Hexe ist. Wo ich denke, wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt entsprechende Elefanten. Wieso glaubt ihr nicht, dass ihr Hexen habt, so in dem Sinn? Aber sie kommt eigentlich so gut wie in jeder Folge an eine Person ran, die nicht weiß, dass es sie gibt. Was ein bisschen seltsam ist. So, aber ich glaube, dass die Welt dann doch sehr aufregend ist, weil... Also wenn du mit Bibi Blocksberg befreundet bist oder in irgendeiner Art und Weise zu tun hast, da passiert immer was. Also immer was total Absurdes und Witziges und manchmal auch Bedrohliches, aber es wird zumindest nicht langweilig. Und keine Ahnung, ist schwierig. Ja, bedrohlich wäre zum Beispiel ein Stichwort für die Dschungelfolge. Ist auch nicht so ganz ohne. Ja, und ansonsten gibt es noch ganz viele Tanten und Omas und Opas, wo gar nicht so ganz klar ist, ob das nur eine Ruftante ist oder familiäre Tante. Manchmal gibt's da auch ich weiß nicht, also die Familie heißt halt Blocksberg und normalerweise ist es ja so, dass der Name des Mannes, also zumindest damals war das noch üblich, der Name des Mannes eben an die Familie weitergegeben hat. Das heißt, Bernhard muss den Namen getragen haben. Der hat auch Hexen in der Verwandtschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ich glaube, seine Cousine oder irgendwie sowas, die beim Zirkus gearbeitet hat oder sowas. Hä? Ja, ich habe das mal irgendwann nachgelesen. Also der hat, also zumindest muss es so zu erklären sein. Dass er eine. Er hat auf jeden Fall den Namen mitgebracht, das stimmt. Denn seine Schwester, Luisa Blocksberg, die heißt ja auch schon so. Genau, ich meine, dass er in der dass es eine Tante von Bibi gibt, die beim Zirkus gearbeitet hat. Und die muss dann ja mit Bernhard verwandt sein. Anders lässt sich das nicht erklären. Die Reihe ist fast stillos. Also Tante Amanda, die mit Nachnamen Schwefeldampf heißt, dann Walpurgia Besenstiel, die Sonne, die glaube ich in Oberhexe. Die Oberhexe ist, die von Frau Bleibtreu, glaube ich, gespielt wird. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Mutter von Moritz Bleibtreu. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Nun ja. Ich habe unheimlich schlechtes Namensgedächtnis. Das ist ganz furchtbar. Also es gibt ganz, ganz viele, dann natürlich die Hexe Mania, die erst als große Schurkin eingeführt wird, die Erde irgendwie ins Unglück stürzen. Ist auch jetzt mit der Highlights, ne? Ja. Mit dem Hexenfluch, die Folge. Genau, eine der was besseren Folgen, die später aber dann zu so einer Lehrerin wird, für die jungen Hexen. Was ich ein bisschen, also der Serie fehlt einfach so ein typischer Villain, der einfach so im Hintergrund steht und so ein bisschen Pläne schmiedet. Und das war Mania am Anfang und später wird das eben fallen gelassen. Fand ich ein bisschen schade. Nur dafür gibt es denn eine, wie ist sie noch, Malefizia oder so? Malizia, genau. In neueren Folgen. Ja, Malizia. Die so ein bisschen, aber die ist auch eher so eine schlechte Entschuldigung dafür, dass man Mania, die diesen unheimlich nervigen Vogel, Curiosus, also das ist glaube ich auch die Folge, wo die in Frankreich sind, wo Curiosus dann auch irgendwie eine der Hauptfiguren ist. Wo dein Schmuck dann klaut, genau. Neben einem Juwelier. Genau. Aber die Figur, ne, also Malizia mit ihrem Schwarzkopf-Kakadu oder sonst was ähnliches, das hat erinnert mich ja sehr an eine andere Folge mit jemandem, der da auch eine eigene Serie bekam. Wie die Elea Eluanda oder so. Genau, Elea Eluanda, das war ein Spin-off. Die hat auch die komische Eule mit genauso einer nervigen Stimme. Die Folge fand ich furchtbar. Ja. Dann werden wir uns gleich in die Köpfe kriegen, wenn wir unsere Folge besprechen. Ich finde es, ob du die Folge magst. Ich mag sie. Tatsächlich. Reden wir aber gleich drüber. Das wären so also die für mich wichtigen Nebenfiguren. Es gibt ganz viele, die auch noch mit auftauchen. es ist einfach nicht möglich, in der Kürze der Zeit das alles durchzusprechen. Aber ich Da brauche find's, ich mir ein paar Stunden für. da bräuchte man etliche Stunden für. Wir haben einfach nicht die Zeit. Das soll hier auch nur ein grober Überblick sein. Die Serie hat früher in den 80ern relativ zügig die Kritik bekommen, Kindern so, ja, linksalternatives Denken beizubringen. Also so, was Bibi Blocksberg ja auch ganz häufig macht, ist eben Magie einzusetzen, um das durchzusetzen, was sie gerne möchte. Wie kritisch siehst du das? Also auch so diese Nonkonformalität. Also die Serie ist halt auch sehr feministisch. Also die Frauen haben da die Hosen an. Auf den Hexentreffen dürfen Männer nicht rein und sowas. Wie schlimm siehst du das an? Ja, ich sehe es eigentlich persönlich nicht so extrem an, aber ja, es gibt halt allgemein auch in vielen Hörspielserien solche typischen, ja, ich sag mal, Strukturen. Wie zum Beispiel jetzt auch bei TKKG, ne, das ist ja ganz eine andere Sache. Das ist ja eher rechts. TKKG ist ein ganz anderes Thema. Da gibt es eine schöne Folge von Hör mal, von dem Hörspiel-Podcast. Die kann ich da empfehlen. Da nimmt eine Bekannte von mir, die Becky, die Serie derartig auseinander, dass es eine Freude ist. Also die empfehle ich euch, die TKKG-Folge von Hör mal. Sehr, sehr Das muss ich schön. nachher mal hören. Ja, sehr gut. Sehr, sehr Das war auch schön. schon vieles aufgefallen, eben das typische Beschützerklischee, ne? Ja. Mädchen sind zu schwach für alles und sonst was. Und bei Bibi ist ja genau umgekehrt. Genau, Tarzan verprügelt irgendwelche Obdachlosen und es ist total. Ja. Der hier Klößchen darf einfach nur dick sein und Schokoriegel fressen. Es ist derartig schlimm. Aber wie gesagt, hört euch die TKKG-Folge von Hör mal an. Das ist ein Fest. Es ist ein Fest. Gut, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe da eigentlich auch nie wirklich ein Problem mit gehabt. Ich fand das sogar schön, dass eine Serie, die in den 80ern schon gestartet ist, eben so progressiv war für ihre Zeit. Also Dinge, die in Benjamin Blümchen ja nur angerissen worden sind. Also Benjamin Blümchen gibt es ja diesen sehr unfähigen Polizisten und Karla Kolumna, die so ein bisschen so gegen die Politik auch hetzt Vor allem gegen den und vor Bürgermeister. allem gegen den Bürgermeister immer versucht, so aufzudecken, was da eben schiefläuft. Also ganz klar so ein Gegengewicht eben auch so investigativ eben auch darstellt. Und das wird natürlich dann beides in Bibi Blocksberg auch so fortgeführt mit Figuren, also der Bürgermeister, der hier eins zu eins die gleiche Person ist, also im Grunde genommen nichts wirklich für die Menschen tut, sondern nur in seine eigene Tasche wirtschaftet. Das ist natürlich deutliche Kritik. Es gibt Medienkritik. Ich glaube, in einer Folge läuft der Fernseher im Hintergrund und die berichten auch die ganze Zeit nur Blödsinn. Also das ist schon. Ja, das ist lustig. Da ist sogar noch Boris mit dabei, glaube ich, in der Genau, Folge. eine von den ganz frühen Folgen. Wo die Blocksbergs dann vom Fernseher auch noch angesprochen werden, nach dem Motto, ihr sollt bitte ruhig sein, auch das betrifft auch die Blocksbergs und sowas. Das ist schon sehr witzig. So, das sind Dinge, die sind da drin und das ist damals kritisch beäugelt worden. Ich fand es sehr cool. Also, wo wirklich den Kindern damals eben auch die Idee mitgegeben wurde. Und ich glaube, deswegen funktioniert Bibi Blocksberg auch für Jungs jüngeren Alters. Wo Kindern einfach die Idee mitgegeben worden ist, Frauen sind nicht schwach, Frauen können sich durchsetzen. Und ich hab immer das Gefühl gehabt, dass Bibi Blocksberg nicht automatisch nur für Mädchen ist, nur weil ein Mädchen dabei ist. Spätere Folgen ja. Aktuell würde ich tatsächlich auch sagen, die Zielgruppe für Bibi Blocksberg sind Mädchen. Es funktioniert für mich heute auch nicht mehr so gut wie früher, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. gerade auch wegen der, ja, gerade auch wegen der letzten Themen, die es so gab in den Geschichten, ne? Ist immer seichter geworden. Hundewelpen, gab es Balletttanzgruppen. Das ist ja Ja. schon eher nicht so was für Jungs. Nee, nicht wirklich. Und also, Vor allem nicht das Ballett. Eher ja, weniger. es gibt sehr erfolgreiche männliche Balletttänzer, so ist es nicht, aber es ist halt nicht das Thema, was Jungs anspricht. Und also ich hätte mir einfach gewünscht, Bibi Blocksberg wäre so unisex geblieben, wie sie eben in den ersten 60, 70 Folgen gewesen sind. Und danach hat sie es eigentlich relativ verwässert und das ist sehr schade. Ja, so eben nach den ersten 60, 70 Folgen, was für mich auch eher so wie ein, ja, komm hier, neue Folge raushauen, neue Folge raushauen, neue Folge raushauen. Und dann ist halt die Qualität irgendwann mal weggeblieben. Da war die Frequenz auch relativ hoch, wo die Folgen erschienen sind. Inzwischen ist das, glaube ich, ungefähr so bei einmal im Quartal kommt eine neue Episode raus. Keine Ahnung, also das ist so dieses die Hochzeit von Bibi Blocksberg, was die Hörspielkassetten und ja, die Serie wird immer noch als Hörspiel veröffentlicht. Was ich super finde, Ja, dass man auch definitiv. Resetten kaufen könnte, wenn man wollte. Also die drei Fragezeichen, glaube ich, auch noch Ja, und TKKG auch. ja, Genau, also gerade was so die klassischen Hörspiele angeht, da versucht man das Medium, da gibt es glaube ich eine Auflage von, und wenn die weg sind, sind die weg. Es ist sehr schön, dass man dieses alte Medium noch eben bekommt, und ich habe auch eine relativ aktuelle Drei-Fragezeichen-Kassette noch zu Hause, die ich mir immer so aus der Reihe geholt habe. Also ich finde es schön, also dieses Medium ist einfach toll und es ist nicht nur Nostalgie, sondern ich glaube, dass Hörspielkassetten vermutlich einfach, weil es was Physisches ist, was von Kindern nicht so ohne weiteres kaputt zu machen ist. Also muss halt schon ein bisschen Kraft aufwenden. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass die Kinder das Band rausreißen. Aber Ja, mit Zähnen zerreißen. ja, rausrupfen, im Zweifelsfall aufrollen oder keine Ahnung. Ja, dafür hat man Bleistift und Kugelschreiber. Ja, eben, genau. Hat früher schon gut funktioniert. Genau. Ja, ich würde sagen, wir werden das Thema in unserer Zeit heute nicht ausreichend beleuchten können. Es gibt noch so viel mehr. Es gibt die Trickserie, die wir schon angesprochen haben. Es gibt Musicals, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei schon. Es gab ein Musical. Es gab Musical, ich glaube, aktuell läuft sogar noch eins. Ich habe eins sogar auf DVD gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war gar nicht mal so gut. Okay. War, also Klingt sehr gut. hatte mit Bibi Blocksberg eigentlich wenig zu tun. Aber waren ein paar schöne Nummern dabei, ein paar schöne Musiknummern. Ich habe das erste, glaube ich, auf DVD gesehen. Das gab es bei uns in der Bücherei. Es gibt aber, glaube ich, mindestens ein weiteres. Ich guck mal eben, ob der Wikipedia-Artikel dazu was zu sagen hat. Adaptionen. Musicals, hier steht's. Also 2003 gab es das erste Bibi Blocksberg Musical. Und das zweite läuft seit 2015. Ne, gar nicht wahr, hier steht es nochmal gar nicht. Also 2003 das erste, das zweite Musical 2007 und 2015 das dritte sogar. Genau, und die sind auch auf Tour und werden dann, so ähnlich wie es bei den drei Fragezeichen auch der Fall ist, dann hinterher nochmal auf DVD mit veröffentlicht. Genau. Erstaunlich. Ja, und wie gesagt, das erste habe ich gesehen, das ist sehr bunt. Also die Figuren haben dann auch die Klamotten an, die sie in den Hörspielillustrationen oder in der Zeichentrickserie anhaben, weil die Illustrationen sind im Zweifelsfall ja die einzige Visualisierung dieser Figuren, die du hast. Und da waren sie also wirklich eins zu eins an den Figuren dran. Aber so stellt man sich halt Bibi Blocksberg nicht vor. Bibi Blocksberg ist keine 22. Das ist, ne? Keine Ahnung. Wir hatten Bibi und Tina schon mal kurz angesprochen. Das ist eben so Bibi auf dem Reiterhof. Es gibt zwei Kinofilme von Bibi Blocksberg alleine und ich glaube von Bibi und Tina mittlerweile fünf. Ich Fünf weiß schon. Ich dachte, es wären es jetzt drei. schon. Ja, es fühlt sich aber an, als käme jedes Jahr ein neuer raus. Keine Ahnung. Laut Wikipedia gibt es drei, nee, vier Bibi Vier. und Tina Filme. Ach du Scheiße. Ja, März 2014, Dezember 2014, Januar 2016 und Februar 17 kamen die alle raus. Also recht schnell abgedreht. Also, ja, genau, dieses Jahr kam nämlich noch einer, deswegen war ich der Meinung, es gäbe schon einen mehr. Genau. Also, es ist wirklich, und ich glaube, die Darstellerinnen sind jetzt auch zu alt. Ich glaube, das war es jetzt auch, ne? Also, zumindest ist mit diesen Darstellern, oder? Also, wer da Bibi Blocksberg spielt und Tina, wer ist denn Tina nochmal? Martin, ne? Tina Martin. Ja. Da gab es auch, ich glaube, also bis zum Spin-off der Hörspielreihe gab es auch drei Folgen im regulären Kanon, einmal den Reiterhof und dann nochmal so eine zweite Zwei Doppelfolge. Turniere, ne? Ja, das Reitturnier und den Reiterhof. Das waren, glaube ich, insgesamt drei Folgen und die fand ich Ja. alle furchtbar. Und ich habe noch außer der Reihe, es gibt auch einen offiziellen Bibi Blocksberg YouTube-Account und auch einen offiziellen Bibi und Tina YouTube-Account, wo mal ganze Hörspiele zu hören sind. Und Ja, ich finde es. bestätigt, das ist ganz offiziell. Ja, ganz offiziell. Und ich finde die Bibi und Tina Hörspiele alle furchtbar. Kind bekommt Pferd, Pferd wird krank, Pferd läuft weg. Bibi und Tina möchten Tierärztinnen werden und so weiter und so fort. Es ist so klischeemäßig für Mädchen. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das bringt Kindern ihrem Denken nicht weiter. Das war das, genau. Weil es gibt halt so Mädchenrollen und Jungsrollen, die uns so vorgespielt werden. Das ist für Jungs, das ist für Mädchen. Und warum es eben auf diesem Martinshof so gut wie keine Jungs gibt, die reiten wollen. Oder warum Jungs keine Tierärzte werden wollen. Oder warum das ist halt nicht nachzuvollziehen ein Stück weit. Und ich Als wäre Reiten nur für Männer oder als wäre Reiten nur für junge Mädchen. Und genauso ist diese Serie eben aufgebaut. Also als ich in der Grundschule gewesen bin, wollten ganz viele Mädchen bei uns in der Klasse Tierärztin werden. Ja, da kann man Tieren helfen und das machen doch Frauen. Und das kriegst du von oben aber her gesagt. Und so progressiv, wie Bibi Blocksberg in ihrer eigenen Serie gewesen ist, Rollen aufzubrechen, Rollenklischees aufzubrechen, das hat man mit Bibi und Tina komplett über den Haufen geworfen. Ne? Und es ist einfach, also nicht zu erklären, man wollte einfach was schaffen, was nur für Mädchen ist. Das hat man damit geschafft. Hat man erfolgreich geschafft. Und ich glaube, dass das zum Teil auch sich negativ auf Bibi Blocksberg selber nochmal ausgewirkt hat, weil die Serie inzwischen ja auch sehr, sehr, ja, typisch, in Anführungszeichen typisch Mädchen eben ist. Ne? Und nicht mehr das transportiert, was die Serie mal progressiv gemacht hat, leider. Also da wo Benjamin Blümchen dann mal zum Mond fliegen durfte und andere absurde Geschichten erlebt Das war hat. dann wieder typisch Junge, ne? Astronaut Genau, werden. Astronaut werden oder also der hat ja ganz viele Berufe durchlebt, die ganz typisch Ja, Feuerwehrmann, Rennfahrer. Rennfahrer, genau. So und Arzt manchmal, so also ganz typische Männerberufe dann eben ausgeübt hat. Ja, bei Bibliothek waren es dann eben die Frauenberufe. Genau, und da machen wir dann eben jetzt hier, wir werden Tierärztin und unser Pferd ist krank, unser Pferd ist weggelaufen und das arme Pferd und hu, was gibt es morgen zu essen? Sauerbraten. Es ist manchmal echt nicht nachzuvollziehen. Meine Mutter, die ist prima, meinen Vater finde ich toll. Doch was die beiden von mir wollen, davon habe ich die Schnauze voll. Später will ich nicht so sein, wie meine Eltern heute sind. Denn mein Leben läuft ja anders, aber ich bleib immer noch ihr Kind. Streiten, frage ich mich, was das alles soll. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir kommen zu unserer Top 5, Top 6. Ich habe mir 6 Sachen ausgesucht, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben garantiert eins doppelt. Garantiert, Ich wette ich habe drauf. ja, ich hab, das jetzt nicht sortiert, also ich habe keine Reihenfolge gemacht, sondern ich bin chronologisch durch die Liste gegangen und habe mir meine Sachen so chronologisch rausgesucht. Es sind ein paar Sachen aus den frühen Jahren dabei und aber auch ein bisschen was Späteres. Ich weiß nicht, wie hast du es sortiert? Auch chronologisch oder? Nicht unbedingt chronologisch, aber einfach so, wie es mir eingefallen ist. Mm, okay. So, welche Folge magst du noch so? Ah ja, das ist noch eine gute. So in Ja. die Richtung. Möchtest du einfach mal oben anfangen? Ja, da fange ich mal an mit dem Supermarkt. Das müsste Folge, ich glaube, 23 oder 24 gewesen sein. Ja, 24 ist das, von 1985, aus meinem Geburtsjahr. Genau, Bibi und der Supermarkt. Ja, eine für mich sehr unterhaltsame Folge, wo man aber auch sehr oft da schon gehört, eben in der Folge selbst auch eben, ne? So, Frau ist da, hat einen kleinen Laden, der läuft relativ gut. Sie kann gerade so davon leben, es reicht nicht, um zu leben, aber auch nicht, um zu sterben. Finde ich auch recht, ja, traurig eigentlich, dass ich das so sagen muss. Und dann wird halt gegenüber ein neuer großer Supermarkt aufgemacht, der ihr natürlich erstmal die Kunden wegnimmt, weil der als viel billiger anbietet, ne? Da gibt es doch schön Werbung, die Bibi ihr dann hext. irgendwann wird es dann noch. Ja, da wird halt die Frau. Wie heißt sie nochmal? Gerber? Frau Gerber, genau. Ja, ich glaube, die wird dann eben von dem Supermarkt-Typ und Chef da irgendwie. Ja, so ein bisschen über den Tisch gezogen, sag ich mal. Mhm. Weil er dann vom Bauern, wo sie immer ihre ganzen Sachen bestellt, zahlt er ihm einfach mal den doppelten Preis und kriegt alles für sich. Genau. Natürlich muss Bibi dann auch nochmal da eingreifen, ne? Die Früchte schimmelig hexen, dass sie nach Galle schmecken und alles Mögliche. Und der Supermarktchef, ich glaube Meier, ja. Der Herr Meier, der bringt dann der Frau Gerber das ganze Zeug rüber, als Geschenk von ihm aus überreiner Herzensgüte. Ist ja nicht so, ne? Ja, dann hext natürlich Bibi das ganze Zeug wieder zurück. Alles ist wieder super lecker. Ja, und am Ende kommen sie halt da auf gemeinsamen Punkt, dass er halt die Kunden, die wenig Sachen brauchen, zu ihr schickt und sie schickt halt die Sachen, die Leute, die mehr wollen, ne, zu ihm rüber in den Supermarkt. Auf gute Nachbarschaft. Und da wird natürlich dann gleich das Happy End. Ich finde die Handlung gar nicht mal schlecht. Ich kann mich halt daran erinnern, dass die irgendwann dann vor dem Laden ein großes Fest noch veranstalten, um die Kunden dann... Ja, ist ja eben die Werbeaktion. Genau. Da als Clowns dann verhext sind und herumfliegen, Früchte vergrößern, ja. Tomaten verteilen. Die schmecken doch nach Tomaten. Genau. Ist doch für früher eine recht lange Folge. Ich glaube, so um die 50 Minuten geht die sogar. Oh. Okay. Ich kann mich da jetzt irren, aber ich schau mal nach. Ja, 53 Minuten, 28 Sekunden. Ja, das ist wirklich lang für eine Bibi Blocksberg-Folge. Die sind ja sonst immer so zwischen 40 und 45 Minuten lang. So etwa, ja. Ja, ja, was ist denn dein, eine deiner liebsten Folgen? Also ich habe als erstes, ich habe vielleicht ein bisschen gemogelt, aber ich habe eben ja auch schon erklärt, warum. Als erstes habe ich Folge 3 und Folge 5. Also das sind für mich einfach, ich habe versucht, das erst in eine Reihenfolge zu bringen und dann eben auch mit dem Gedanken, dass das Lieblingsfolgen von mir sind, gesagt, die kann ich nur auf einen Platz stecken. Und dementsprechend habe ich eben Folge 3 und Folge 5 auf einer Liste. Ich habe es, wie gesagt, nicht in eine Reihenfolge gebracht, weil man tut der Serie ein bisschen Unrecht, wenn man versucht, die Folgen untereinander irgendwie aufzuwerten. Folge 3 ist die Zauberlimonade und die geht im Grunde genommen damit los, dass der Bürgermeister verspricht, neue Fahrradwege für die Kinder zu bauen. Boris wird auf dem Weg zur Schule angefahren und das macht Bibi so wütend, dass sie erstmal loszieht und überall Fahrradwege hinhext und damit ein riesen Verkehrschaos anrichtet und das natürlich dann zurückhexen muss und sich dann irgendwie denkt, na dann verhexen wir den Bürgermeister direkt, damit er einfach nicht mehr lügen kann, weil damit auffällt, dass er die ganze Zeit lügt und dann brauen sie eben gemeinsam diese Zauberlimonade, die dafür sorgt, dass der Bürgermeister komplett grün, ne, gelb anläuft und an jedes Wort ein I dranhängt. Und der einzige Nachteil ist eben, dass nicht nur der Bürgermeister davon trinkt, sondern dass Bibi in einem unaufmerksamen Moment den restlichen Krug, der noch da ist, dem Altenheim schenkt und das komplette Altenheim eben auch davon betroffen ist, von diesem Zauber. Und wie dieses Problem dann angegangen wird, es scharen sich dann etliche Ärzte um den Bürgermeister, die auch nicht wirklich wissen, was sie tun, aber schlau daherreden und dies und das und Bibi kommt dann hinterher rein und es ist einfach sehr witzig von den Dialogen her. Es ist, wie gesagt, die andere Sprecherin, was allerdings für mich dadurch so ein bisschen wieder wettgemacht wird. Also wenn das für dich ein Kritikpunkt sein sollte, kann ich das natürlich verstehen. Aber die Folge ist einfach schweinewitzig. Weil, wie gesagt, der Bürgermeister hängt an alles immer ein I hinten dran und das geht erst dann weg, wenn er seine Lügen alle zugibt. Und ich wollte gar keine Fahrradwege bauen nie und solche Geschichten. Ja, das ist witzig. Alles dann gestehen und am Ende sagt er dann, hurra, ich bin geheilt, Bibi. Und denkt dann, oh nein, ich hab's wieder gesagt, ich bin nicht geheilt. Und es ist sehr, irgendwann sagt einer der Ärzte zu Bibi, ja, ich bin Professor, Doktor, Doktor. Und Bibi sagt, tut das weh? Und der Arzt sagt, was, ja, Professor, Doktor, Doktor sein. Es ist einfach nur unheimlich großartig geschrieben und richtig, richtig witzig. Eine absolute Highlight-Folge. Am Anfang auch die Szene, wo die Eltern die Kinder ins Badezimmer schicken und die Mutter reinruft, duscht ihr auch schön? Und Boris ruft, ja, ach, Boris ist so, ja, nass. Ist das nass. Genau, es ist einfach von den Dialogen ganz toll und sehr frei. Also ich habe das Gefühl, dass spätere Hörspiele ein bisschen mehr durchgeplant gewesen sind. Man hört also schon so ein bisschen Improvisation bei den Stimmen, was ich sehr schön finde. ist eine absolute Highlight-Folge für mich, weil ich sie auch als Kind und auch jetzt wieder sehr oft und sehr, sehr, sehr regelmäßig gehört habe. Und auf Folge 5 trifft das auch zu, ein verhexter Urlaub. Da fahren die Blocksbergs eben zum ersten Mal und es kommt auch selten vor, dass sie tatsächlich in so einen Pauschalurlaub fahren, ins Hotel und legen sich dann im Flieger gleich mit so ein paar Spießern an. Die Drösels. Die Drösels, Hildegard Drösel. Hildegard? Hieß sie Hildegard? Ich glaube Mathilda. Mathilda, genau, stimmt, Mathilda. Mathilda und Hubertus Drösel. Genau. Da wird einem ja ganz dröselig. Und das hat auch so viele schöne Szenen, dann der Gepäckmensch, der die Sachen immer hochschleppen muss, weil der Aufzug nicht geht. Dass es dann einen Strand... Beim Frühstück dann, beim Essen mit der Suppe. Genau. Dann, es ist also ganz, ganz toll. Und also Bibi und Boris fallen nur negativ auf, weil die Drösel sich immer über sie aufregen. Und es gibt nebenan den anderen Strand, der nicht so fein ist. Und warum wird der nicht geteilt? Und dann gibt es am Ende noch so dieses Abenteuer, dass dann eben so ein Floß ins Wasser gelassen wird auf dieser Party. Und das gerät dann in Seenot. Und dann müssen Barbara und Bibi die eben retten. Das ist total spannend. Also ich habe die Folge dann im Zuge dieses Marathons, den ich letztes Jahr gefahren habe, nochmal wieder gehört. Und es ist wirklich richtig, richtig spannend. Auch wie das dann von den Geräuschen her gemacht wird, weil es ist ein Hörspiel. Du hast nur die Möglichkeit, Stimmen und Geräusche zu nutzen. Und es funktioniert. Du hast wirklich das Gefühl, die Figuren sind auf dem Meer und retten gerade ein Floß. Und ich kann diese beiden Folgen nicht trennen voneinander. Für mich sind die einfach, dadurch, dass sie die ersten Geschichten gewesen sind, die ich jemals gehört habe, einfach wirklich... Also zumindest auf einem nostalgischen Level das Nonplusultra. Genau. Ich mag die beiden Geschichten auch sehr, aber es ist halt Katjanowskas Stimme, die mich einfach nicht so begeistern konnte. Vom Innenteil sind die beiden Dinger top. Ja, definitiv. Würde ich auch zu meinen Favoriten, sage ich es mal nicht, aber zu meinen nicht unbeliebten Folgen zählen. Weil sie halt unterhalten können. Genau. Ja, dann machen wir doch weiter mit dem Hexenfluch, würde ich sagen. Mhm. Ist auch eine ganz, ganz tolle Story. Angefangen hat es dann ja damit, ne, dass, ich meine, es war schon Winter, ne? Ja. Maja hat sich irgendwie schlecht verhalten, ist doof aufgefallen, ne? Deswegen soll sie aus dem Hexenverbund ausgeschlossen werden, soll ich noch was? Ja. Und kurz eben bevor es soweit ist, dass sie rausgeworfen wird, erscheint sie ganz plötzlich total wütend, ne? Wie mich rauswerfen, könnt ihr gar nicht machen, ich bin einer der Gründungsmitglieder hier, die Älteste noch, ne? Eben aus reiner dieser Bosheit allein raus, ne, gibt's halt schon einen dicken Fluch von ihr, ne, es wird immer Winter bleiben, kein Frühling. Solange sie halt da rausgeworfen werden soll, bleibt es kalt. Mhm. Ja, und das passiert dann auch, ne, wird's immer kälter und kälter. Irgendwann macht sich dann Bibi ja auf die Suche nach ihr. Weil man auch eben so einen Hexenfluch nicht einfach so aufheben kann. Zumindest nicht andere Hexen. Mhm. Das war doch so, oder? Ja. Ich glaube nur, Mania, weil der Hexenfluch auch so stark gewesen ist, konnte sie ihn nur selber eben aufheben, genau. Ja, eben, dann sucht Bibi Mania, findet sie dann hinter einem halb eingefrorenen Wasserfall, was ich für eine sehr tolle Idee halte, für ein Versteck. Mhm. Ja, und Mania dann eben sitzt da, weil ja eben der Hexenfluch selbst, als sie ausgesprochen hat, sie all ihre Hexkraft beraubt hat. Sie sitzt da, total mager schon, ihre Katze hat nichts zu essen da. Auch, ne? Jetzt sind Eulen, fliegen um ihren Kopf herum. Ja, da will sie halt eben von Bibi irgendwie was zu essen haben. Ich glaube, das war eine Suppe, was sie dann da bekommt. Mhm. Mit einem Löffel. Und dann redet halt Bibi auf Mania ein, ja, du musst doch den Fluch lösen, dann kannst du auch wieder hexen. Und es werden alle erfrieren, die Tiere haben kein Essen mehr. Auch deine kleine Katze nicht. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo Mania wirklich mal ein bisschen nachdenkt, dass sie tatsächlich recht hat, mit dem, was Bibi da sagt. Am Anfang ist es natürlich so ein bisschen widerspenstig, aber dann so, ja, nach ein paar Minuten Gerede hin und her, denkt sie auch so, ja, gut, heb ich auf den Fluch. Und dann ist er nach und nach wieder wärmer, der Wasserfall taut auf, weil es auch beide dazu bringt, dann die Höhle verlassen zu müssen, weil das Wasser reinläuft. Mhm. Was aber auch wieder unlogisch ist, ne? Wie kann man denn da rein? Da muss ja vorher Wasser drin gewesen sein. Ja. Oder die große Eiswand vom Wasserfall, ne? Ja, es ist ein Hörspiel. Es ist ein Hörspiel, genau. Es ist eine Geschichte. Na, zum Ende ist halt dann kurz darauf an, dass eben Bibi nochmal Maja Liebe in ihr Herz reinhext, wie auch immer Bibi sowas machen kann. Ja. Und dann wird Marnie eben auch zu der netten Tante Marnie, wie man sie später auch kennt. Ja, wobei nett auch relativ ist in dem Fall. Ja, zu der weniger bösartigen. Das ist gut, ja. Ja, dann ist halt wieder alles schön Frühling. Die Boxbergs zu Hause merken das dann auch, ne? Das Bär draußen ist, Blumen sieht und alles da. Schön am Blühen ist, es ist warm. Hm. Und ja. Für mich ist das eigentlich auch insgesamt eine recht gute Folge gewesen. Die auch immer wieder mal anhöre. Hm. Eben auch wegen diesem, ja, ich sag mal, Lebenswandel von Mania dann auch, ne? Von böse zu weniger böse. Bis, ja, kann man so mit leben. Ja, ich glaube, sie muss dann auch so die strenge Lehrerin werden, um. Ich habe gleich noch eine Folge, wo das auch zum Thema wird. Sie muss auch so die Lehrerin werden, um den Kindern auch klarzumachen, dass es halt Dinge im Leben gibt, die man machen muss, also dass man sich nicht vor allem drücken kann. Man eben auch nicht manches machen darf, ne? Genau. Ich habe da gleich, wie gesagt, da noch ein Beispiel. Aber der Fluch hat sie ja nie erwähnt im Unterricht später. Ja, es ist halt auch so, dass die Kontinuität da auch nicht immer so hundertprozentig gewahrt wird. Ich glaube so, die einzige Sache, wo ich das Gefühl hatte, dass man sich drauf verlassen hat oder dass man da weiter drauf eingegangen war, ist eben diese Sache mit dieser Zauberlimonade, dass der Bürgermeister halt noch Jahre später immer Bibi Blocksbergi sagte. Immer, also so ein Trauma auch wirklich zurückbehalten hat von dieser Sache. Das immer dabei geblieben. So, dann glaube ich, mehr ein Running Gag geworden. Ne? Ja, aber es ist ja, das einzige bisschen Kontinuität, was eben in dieser Serie drin ist. Und ansonsten werden die Figuren halt so eingesetzt, wie man sie halt gegebenenfalls für die eigene Folge dann braucht. Also das glaube ich bei diesen Hörspielgeschichten insgesamt auch so. Auch die drei Fragezeichen haben jetzt nicht die durchgehende Kontinuität, wie man das bei 190 Folgen oder sowas erwarten könnte. Nun ja, war's das? Ja. Das war's für mich zum Hexenflug. Hm. Kann ich auf alle Fälle empfehlen, mal zu hören, wer es noch nicht kennt. Ich glaube, jetzt kommt nämlich die Folge, die wir beide haben. Würde mich zumindest wundern, wenn du sie nicht hast. Der verhexte Sonntag. Treffer, ja. Das wusste ich nämlich. Super. Das ist da noch Moni, glaube ich, ganz zu Anfang. Die haben am Sonntag nicht besonders viel zu tun, wissen nicht, was sie machen sollen und beschäftigen sich dann eben, gehen ins Kino. Und also es ist einfach nur großartig, wie die hinterher diesen Film verhexen. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist richtig, richtig witzig. Also ich spiele den Dialog aus der Folge gleich mal ein, der da im Kino dann eben auch läuft. Ruhe bitte! Ruhe! Irgendwas stimmt da nicht. Nein, ich halte es nicht aus. Das Pferd ist jetzt ein Dackel mit einem viel zu großen Sattel. Edler Rappe, warte auf mich. Warte, du kriegst ja noch dein Ham-Ham. Ja, braves Hundchen. Ah, da kommt ja Mary, die alte Ziege. Ach, geliebte Mary, schönste aller Monster. Hast du immer schon diese hervorstehenden Eckzähne gehabt? Süßer kleiner Vampir, du. Willst du mein Chauffeur werden? Mein Joe. Wie lange ist es her, seit ich zum letzten Mal deine widerliche Hakennase gesehen habe? Und deinen Mund? Sah der immer schon so aus, als wärst du ein Gorilla? Ja, geliebte Mary. Ich bin ein Gorilla. Miau. Miau. Jetzt hat er Flügel und piepst wie ein kleiner Vogel und fliegt weg. Und jetzt? Jetzt fällt er auf die Schnauze. Hey, Joe, alter Gorilla. Warum machst du denn hier Flugübungen? Ich hab dir doch gesagt, dass du hier nicht rumfliegen darfst, solange die Straße mit Wiener Würstchen gepflastert ist. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss die nächste Rakete zu Donald Duck erwischen. Und ich Daisy heiraten muss. Leider. Bonzo, Joe, bleib hier! Oder bringst mir eine Kugel Senf, wie viel die Straße aufwischen. Und meine Reitkuh lässt sich auch nicht doppeln. Mary! Ich muss jetzt losflattern, um Bill mit Ketchup zu erschießen, so wie im letzten Film. Oh, meine Hose ist geplatzt. Na, warte, Knopf. vier Käfige setzt. Barry, reich mir meine Boxhandschuhe. Ich muss dem Dorfpfarrer Mutter Sahnetorte ins Gesicht schmeißen. Ah, da ist sie ja. Eine wunderbare Sahnetorte. Und jetzt ins Publikum. Ja, und noch eine. Und die nächste. Und noch eine. Ja. Was ist denn das für eine Schweinerei, mein schöner Anzug? Ich will mein Eintrittsgeld zurück. Genau. Es ist der absolute Wahnsinn. Eigentlich geht es ja nur darum, Mathe zu lernen an dem Sonntag, ne? Genau. Aber keiner von beiden hat wirklich Lust. Bibi will nicht mehr aufstehen. Im Bett ist es viel wärmer und so, ne? Das kann ich auch früher noch. Was Sonntag hat, dass man einfach mal sonntags nicht aufstehen möchte, weil es einfach verdammt gemütlich ist. Und dann bleibst du halt einfach mal liegen. Ich glaube, ich trotz allem, wie Bernhard Blocksberg an dem Sonntag frischen Schinken gekauft haben kann. Ja. Das habe ich mich immer schon gefragt. Am Sonntag. Vielleicht vom Markt? Keine Ahnung. Also Wochenmärkte nicht eher mittwochs und samstags? Ich habe noch nie Sonntag einen Markt gesehen. Schwierig zu sagen. Aus dem Freimarkt. Keine Ahnung. Gut, vielleicht auch vom Bauern nebenan. Auch gut möglich, habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, vielleicht auch tatsächlich ein Plothole. Jedenfalls ist das also für mich auch von den frühen Folgen, ist Folge 13, ein absolutes Highlight, einfach weil es so komplett damit spielt, was für Fähigkeiten die Hexen eigentlich haben. Also, dass sie eben auch zum Teil die Realität verändern könnten, wenn sie das wollen. Es gab hinterher ein paar Folgen, wo Bibis Kräfte so ein bisschen verrückt gespielt haben und dann die Realität auch wirklich fast schon gruselig verändert worden ist. Aber hier ist es eben noch sehr unterhaltsam, was da eben mit diesem Film passiert und dass sie sich den Film eigentlich nur lustig hexen wollen und dann hinterher achtkantig da rausgeworfen werden. Ist schon sehr witzig. Ja, was ja auch noch vor dem Kinobesuch passiert, ist das mit dem Besuch bei Tante Paula. Wo Bibi dann auch da alles wirklich verhext. Das Kuchen zum Beispiel. Ja, genau. Scheusel aus Stein hat. Ja, Fisch schmeckt bei der Sahne. Was ich mir schon eklig vorstelle. Sahne mit Fischgeschmack und Kuchen. Heringstorte. Naja. Ja, und sie hätte sogar den Schnaps von Bernhard da, diesen, ich glaube, Bärenschnaps, oder was das war, ne? Hat sie ja zu Benzin gemacht. Das ist schon sehr bedenklich. Ja. Ihn Benzin trinken zu lassen, der eigenen Vater. Und dass er sogar dann erkannt hat, ne, das ist ja purer Sprit. Dass er das ausgeschmeckt hat, das ist Benzin, das finde ich erstaunlich. Ja, wobei man weiß, glaube ich, wie Sachen riechen. Dann kann man vom Geschmack her schon drauf schließen. Nun ja, ich möchte es nicht probieren, ich möchte es nicht austesten. Auf keinen Fall. Muss nein. Nicht sein. Nein. Bezieh gut ins Fahrzeug rein, genau. In den Tank, mehr nicht. Ja, möchtest du weitermachen? Ja, ich guck gerade mal nach, was habe ich denn hier noch so gehabt? Ja, Folge 39, auch ein richtig guter Klassiker. Unverhofftes Wiedersehen. Mhm. Da geht es nämlich darum, dass die Eltern, ich glaube, silberne Hochzeit feiern. Oder was schon die goldene? Nee, silberne. Auf alle Fälle irgendein Hochzeitstag. Da wollen sie halt alleine verreisen, ohne Bibi. Also Bibi mit dem Zug abgeschoben nach München zu Tante Luisa. Hm. Das ist Bernhards Schwester, hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Genau. Wer aufgepasst hat, weiß das. Und ihr habt ja aufgepasst. Ja, und die Tante Luisa ist eben so eine ganz, ganz verschrobene, strenge Tante. Dunkle Wohnung, schwere Vorhänge. Hm. Und sie ist halt auch zu Bibi sehr, ja, unhöflich, sag ich es mal nicht, aber also ist ja schon recht direkt. Ja, sehr schroff. Ja, Bibi muss mit dem Hund immer Gassi gehen, wobei Tante Luisa das auch selber machen könnte. Ne? Dann lernt sie dann auch eben den Micha kennen, der im Haus wohnt. Mit dem ist sie auch ab und zu mal irgendwo hin. Fährt auch zum Englischen Garten, wo sie dann die Hunde verhexen und fliegen lassen. Das fand ich auch sehr lustig, den Moment. Und eine Frau sagt ja dann noch, ne, zu ihrem Mann, selbst hast wieder am Mars zu viel getrunken, wa? Also der meint, er sieht fliegende Hunde. Das ist eine lustige Stelle. Ja. Aber auch eben, wenn man selbst schon mal in München war, ne, und dann heißt es, ja, sie sind gerade bei dem Glockenspiel, das läutet da gerade, wird Hänschenklein gespielt. Oder eben der chinesische, nee, der englische Garten, chinesischer Turm. Dann halt selbst dabei, was man eben genau gerade, okay, jetzt sind sie gerade dort und dort, das ist in der Nähe vom Themenbereich da. Und eines Abends hört Bibi dann eben, weil sie ein bisschen später kommt, Luisa im Wohnzimmer weinen. Belauscht sie natürlich, was sie ja machen muss als junge Hexe. Weil sie sich natürlich sorgt. Oder auch so ähnliche Sachen. Na, dann geht es ja eben um einen Friedrich, den Luisa wohl mal früher gekannt hat, aber der jetzt angeblich verschollen ist oder tot. Und das führt natürlich dazu, dass Bibi dann irgendwann mal in den privaten Sachen von Tante Luisa rumstöbert. Natürlich wird sie dabei erwischt. Die Tante ist sauer. Bibi darf dann eben mal für den Tag, für den restlichen Tag nach draußen und sich bloß nicht blicken lassen. Ja, dann kommt ihr eben der Gedanke, sie könnte sich mal ein bisschen informieren über diesen Friedrich Bergmann, ne? Ich glaube ja, dass der Friedrich Bergmann hieß, aber von Beruf nicht Bergmann ist, sondern Seemann. Oh. Und da gab es eben dann mal ein Unglück auf dem Schiff, irgendwo draußen, ne? Und da gab's, hat man irgendwann Überlebende gefunden, was man dann auch durch Karl Kolumna, die auch mal wieder damit mischt, eben rausbekommt, weil, ja, Bibi ist dann bei dem Micha zu Besuch und ruft dann eben über ihn oder beziehungsweise sein Telefon in Hamburg an, nachdem sie von Karl Kolumna erfahren hat, dass der angeblich dort leben sollte, Friedrich Bergmann, weil er bei der Katastrophe damals überlebt hat. Mhm. Ja, dann nimmt eben er, nachdem er von ihr hört, so, ja, Luisa lebt noch, wie, was, ich komme sofort, ich bin der nächste Flieger. Ja, dann kündigt sie ihrer Tante eben diesen Gast an, den sie haben werden, auch wirklich nur als einen Gast, ein Freund der Familie. Ja, Luisa total aufgeregt, ja, hol schnell Kuchen, nimm Waldi mit. Das ist natürlich dann in dem Fall der Hund von Tante Luisa. Ja, dann holt sie eben noch den Kuchen, es wird alles vorbereitet. Ja, und da steht plötzlich Friedrich Bergmann vor der Türe und wird eben von Bibi dann zu Luisa ins Wohnzimmer reingeführt. Mhm. Und es gibt ein frohes, unverhofftes Wiedersehen. Deswegen heißt die Folge auch so. Ich weiß nicht, ich fand die Folge immer so ein bisschen, also ein schönes Ende, weil du hast so die verschrobene Tante, die so eben auch als, ja, doch sehr besonders gilt und eben auch als schwierig im Ort. Also die Leute reagieren immer auch so ein bisschen, ne, negativ auf sie. Und als es dann eben auch darum ging, ja, Bibi fängt an, in ihren Sachen zu stöbern, dann war schon relativ früh klar, woraus dann am Ende hinauslaufen würde. Also es war so ein bisschen vorherzusehen. Vorhersehbar, ja. Ich kann nachvollziehen, warum du die Folge magst, weil sie auch schön aufgebaut ist. Aber so, ich fand sie dann schon ein bisschen standardmäßig. Also das ganz Schöne ist halt beim Happy End am Ende auch noch eben, dass Bibi ist dann wieder, ja, Bibi ist halt dann wieder zu Hause. Dann gibt es eine Einladung von Familie Blocksberg. Und Bibi ist dann die, was weiß ich nochmal? Trauzeugin. Trauzeugin. Also, Trauzeugen oder Brautjungfer, irgendwas in der Art. Okay. Das ist Bibi halt dann. Und Barbara Bertha natürlich dann ganz überrascht, wie Luisa heiratet. Und dann Bergmann, Friedrich, war das nicht dieser Seemann? Ja, und dann ist eben die Folge schon quasi zu Ende. Aber wie gesagt, und wie du schon eben gemeint hast, ich mag die Folge. Gerade eben, weil sie so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Auch die Sache im Zug am Anfang, wo Bibi dann noch unterwegs ist, mit dem Essen nicht zufrieden ist, der Ober sie darum anflaumt. Und sie ihn da natürlich verhext und selbst noch dumme Worte rauslässt und einen Fahrgast dann beleidigt mit Dickwanst oder das Menü Ente mit Reis total schlecht anpreist, dass der Ente schon eine Woche alt sei und der Reis dreimal aufgewärmt, kommt natürlich ganz gut an. Ja. Ja, das wäre es von mir gewesen zu Folge 39. Kann man auf jeden Fall mal gehört haben. Gerade wenn man jetzt in München gewesen ist oder da lebt, das ist vielleicht ganz witzig. Ja, Mein nächster Eintrag ist Folge 67, der weiße Kakadu. Der war für eine ganze Zeit meine Lieblingsfolge tatsächlich, der weiße Kakadu, weil ich davor und danach immer so ein bisschen Problem damit hatte, wie die Folgen aufgebaut waren. Nämlich, dass Bibi irgendwas macht, was ihr schief geht und dann muss sie hinterher zu ihrer Mutter, muss zu Kreuze kriechen und sagen, ah, ich habe da Mist gebaut, ihr müsst mir helfen. Oder Barbara merkt es selber. Oder man hat so eine Geschichte, wo es ein Stadtfest gibt und Bibi muss da irgendwas retten, muss die Veranstaltung irgendwie organisieren und gerät dann in Probleme. Das waren so die zwei Settings, die es gegeben hat. Im Weißen Kakadu ist es so, dass die Junghexen im Unterricht bei Tante Mania sind und weil sie ihre Hexsprüche nicht vernünftig lernen, ein Ultimatum gestellt bekommen. So nach dem Motto, ja, wenn ihr das in so und so viel Zeit, ich glaube in 2 Tagen oder sowas, bis Mitternacht nicht gelernt habt, verwandle ich euch in Mäuse. Und das möchte natürlich keiner von denen. Ich glaube, weil sie irgendwie frech gewesen ist oder nicht aufgepasst hat, muss Flowey Powie länger bleiben. Ja, stimmt, die muss ja Hexsprüche üben. Die muss Hexsprüche üben. Und die beiden, also Mania und Flowey Powie, fangen an, sich zu streiten. Und irgendwie durch einen blöden Zufall oder sowas oder weil sie wirklich sauer ist, möchte Mania Flowey Powie, weil sie sich immer selber im Spiegel anguckt, in einen Kakadu verwandeln. Und Mania schützt sich, indem sie sich den Spiegel vors Gesicht hält und der Spruch wird zurück gespiegelt. Flowey Powie schützt sich mit dem Spiegel. Genau, Flowey Powie schützt sich mit dem Spiegel und der Spruch wird zurückgeworfen auf Mania und Mania verwandelt sich eben in den weißen Kakadu. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass nur Mania diesen Fluch mit den Mäusen nur eben selber wieder aufheben kann und Flowey Powie hat Angst, das ihren Freundinnen zu erzählen und verschwindet erstmal für eine Zeit. Und Mania selber weiß auch nicht, wie sie damit umgehen soll, fliegt dann eben als weißer Kakadu verwandelt zu Bibi Blocksberg und hofft darauf. Also Mania kann als Kakadu ein bisschen sprechen, nicht viel. Wiederholt dann eben die ganze Zeit die Hecksprüche von Bibi, um Bibi so ein bisschen drauf zu stoßen, hey, du musst nur den richtigen Hexspruch sagen, dann kann ich den sagen und dann hexe ich euch zurück, weil eben auch der Kakadu ein bisschen hexen kann dadurch. Und die Folge ist deswegen für mich besonders, weil zum allerersten Mal, zumindest gefühlt bis zu diesem Zeitpunkt, für die Mädchen wirklich was auf dem Spiel steht. Also es in der Sekunde kann halt nur Mania diesen Fluch, der auf ihn lastet, zurücknehmen, aber Mania ist in irgendeiner Art und Weise verhindert und kann das nicht machen. Die Mädchen müssen wirklich selber auf die Idee kommen, okay, das ist Mania. Und wie sie da auch hinkommen und wie es dann auch dazu kommt, dass die ganze Geschichte aufgelöst wird, ist so ein kleines Detektivspiel. Flowey Powie muss das erst zugeben. Und das ist, ich glaube, auch der erste Auftritt von Flowey Powie, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und man erkennt einfach in den Figuren eine schöne Entwicklung. Also es ist wirklich mal, die schweben tatsächlich mal wirklich in Gefahr. Also es gibt wirklich es kann zum allerersten Mal was passieren, was über das sie selber keine Macht haben, weil im Zweifelsfall spricht eine der anderen Hexen einen Hexenspruch und es ist wieder alles beim Alten. Und dieses Mal hängt es wirklich an Bibi und ihren Freundinnen, dass die da dieses Problem lösen. Und das war eine schöne Abwechslung. Bis zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so oft vorgekommen und deswegen mag ich den weißen Kakadu so gerne. Ja, du bist übrigens noch nicht mit dem ersten Auftritt. Das ist tatsächlich Flowey Powies erster Auftritt. Ja. Die ja auch eigentlich nur Flowey Powie heißt, ne? Nachnamen hat sie gar nicht, glaube ich. Ich glaube auch. Zumindest steht es in der Wikipedia so, dass sie nur Flowey Powie heißt. Na, wenn du so einen Namen hast, brauchst du auch keinen Nachnamen. Ja, das ist schon Strafe genug zum Genau. Genau. Wobei viele andere, also Arcadia, Xenia, haben ja auch keine Nachnamen. Insofern ist das auch gar nicht so schlimm. Aber Arcadia ist wenigstens noch ein normaler Vorname, die man so akzeptieren könnte, aber Flowey Powie, wie kommt man darauf? Ja, Flower Power, ne? Ist schon so, weil sie auch so auf Blumen so, das war so meine Idee. Stimmt. Flowey Powie. Das könnte gut sein. Ja, das war so meine Interpretation dessen immer. Ne, wie gesagt, ich fand, die Folge ist spannend, das geht halt, also wenige Folgen sind so spannend wie diese, und es ist halt so ein bisschen auch nochmal so ein Blick in die Kindheit von Barbara, die halt sagt, ja, als wir uns damals getroffen haben, bevor wir zu Tante Mania in den Unterricht gegangen sind, haben wir uns eben auch immer auf dieser kleinen Insel getroffen. Und das ist ganz schön, nochmal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit von Barbara zu bekommen, die ja auch ganz normal in die Hexenschule gegangen ist, wie jede andere Hexe. Wobei Barbara auch bei Mania war, wie sie selber sagt, ne? Und da muss Mania noch die Böse gewesen sein. Es ist nicht so ganz konsistent mit Manias Schurkentum. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, dass man da die Kontinuität so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Naja. Ja, das war's zu dem Thema. Also Folge 67 für mich. Ich habe die Folge zwar jetzt nicht hier auf meiner Liste, aber ich denke mal, wir könnten noch die Nummer 86 mit einbringen. Weil wir sowas davon schon angerissen haben, das Thema, das, was da behandelt wird, ne? Da geht es nämlich um, kann Papi hexen? Okay. Und ja, wir hatten ja vorhin schon erwähnt, eigentlich hexen nur Frauen, weil es ja auch Hexe heißt. Genau. Ne? Doch es gibt ja Ausnahmen, wie zum Beispiel eben von angebracht in der Folge, ich glaube 17, der kleine Hexer, eben der Italiener junge Carlo, die sich beim Fußballspiel kennenlernt, der dann immer hext, dass eben der Ball mal da reinfliegt, dann da in das Tor rein. Und dann Gegner vorbei. Und dann gab es dann noch im Urlaub in Transsilvanien, gab es da auch auf dem Schloss da einen Hexer, der da eigentlich nur der Gast, ja der Wirt war, wenn man so will. Oder der Chef von all dem. Und ja, Barbara sagt ja immer, dass man eben im Normalfall keine Männer als Hexer hat, weil es eben nur Ausnahmen gibt. Genau. Aber dann erfährt man eben auch in Folge 86, dass, ich glaube, das sind da auch Shubia und Bibi, ne? Ja, hier steht, Shubia und Tante Mania ist noch. Aber das Hexbuch haben sie hier von Tante Mania, genau. Es ist darum, dass Bert Blocksberg sich denkt so, ach, ich könnte wieder die Modelleisenbahn im Keller aufbauen. Ja, das Problem ist halt natürlich, ne, der Keller ist vollgestopft mit allen möglichen Kram, muss natürlich erstmal aufgeräumt werden. Währenddessen sind dann Shubia und Bibi bei Hausaufgaben für der Hexenschule beschäftigt. Ne, die sind dann irgendwie in einem alten Buch, was sie sich von Mania ausgeliehen haben, wie sie sagen, so einen unbekannten Spruch, die sie natürlich dann sofort mal ausprobieren müssen. Ja, und der bewirkt eben, dass Bernhard Blocksberg Hexenkraft angehext wird. Und er somit auch wirklich hexen kann. Das findet er dann raus, indem er es einfach mal spaßeshalber ausprobiert, ne, und sich so sagt, so, ja, Papa wird einfach so machen, ne, jene Mähne, so und so, Schrank in die Ecke, und schon, ja, schon steht der Schrank ganz woanders. Also er dann den Spruch aufsagt, ich es selbst nicht auswendig weiß, aber, ja. Und dann, als Bad Box sich eben festgestellt hat, ne, er kann jetzt hexen, na, stellt eben das ganze Haus ziemlich auf den Kopf. Dass eben dann auch die Modelleisenbahn vom Keller heraus irgendwie durch die Küche verläuft. Und später, so kurz vor Ende der Folge, dann eben eine Dampflok im Garten ums Haus rast. Und natürlich, ja, natürlich stellen Bibi und Shubia das dann fest, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Weil sie eigentlich versprochen haben, auch nach den Hausaufgaben ihm helfen wollten, ne, beim Aufräumen im Keller. Und dann ist der Keller schon ganz leer, die Eisenbahn steht. Bär führt seine Hexkünste vor. Alle fragen sich natürlich, wo hat er die Hexkraft her? Wie geht das plötzlich? Ja, da kommt natürlich der Gedanke, dass der Spruch von vorhin aus diesem einen ominösen Buch die Schuld sein könnte. Was natürlich auch dann rausstellt, dass es das natürlich auch war. Mhm. Ja. Und dann kam, glaube ich, soweit ich noch weiß, irgendwie Mania und Amanda zufällig vorbei. Sieht da die Dampflok. Maya hat natürlich schon gemerkt, dass das Hexbuch weg ist. Und natürlich führt natürlich der Weg direkt zu Bibi Blocksberg. Weil ich glaube, auch bei Shubia zu Hause, da waren wir noch nie, ne? Ich könnte mich nicht erinnern, nee, tatsächlich nicht. Ja, wenn spielt sowas ja eh meistens bei den Blocksbergs, wenn da irgendwas passiert. Mhm. Ja, und zum Ende holt Maya ihren Spruch raus, um die Hexkraft wieder wegzunehmen von Bernhard. Das ist leider auch dafür, dass die Dampflok und alles andere verschwindet und auch der Keller wieder von Hand aufgeräumt werden darf. Es ist auch wirklich krass. Ich glaube, der bricht irgendwann noch durch irgendwelche Wände durch, weil er da irgendwie die Bahn durchgehen lassen möchte. Und also das ist schon sehr abenteuerlich, was er da im Keller fabriziert mit seiner Hexkraft. Ja. Ja, ich kann mir auch in der Folge gut vorstellen, eben wie die ganzen Sachen da verlaufen, wenn er gerade das und das da umgehext hat und plötzlich eben die Bahn über die Treppe noch in die Küche rüberfährt. Und dass es Barbara nicht aufgefallen ist, ist schon erstaunlich. Denn Bernhard sagt ja auch immer wieder von dem, in einer frühen Folge zum Beispiel, von dem Hexgeräusch wäre ich wach geworden. Also müsste eigentlich Barbara als Hexe das noch viel eher hören, wenn sie wach ist. Vor allem fühlen. Ist vielleicht Reizeinschleichung, dass sie es gar nicht mehr mitbekommt, keine Ahnung. Ja. Das kann natürlich auch sein. Das ist eigentlich so jetzt meine quasi letzte Top- Folge aktuell gewesen, die ich jetzt noch hätte bringen können. Alternativ ist halt doch der kleine Hexer gewesen, aber die verläuft relativ ähnlich. Da Bibi halt so bei der Fußballschule den kleinen Hexer kennen, da treffen sie sich mal, er denkt erst so, nee, kann ich nicht hexen, was ist das? Nein, nein, nein. Und dann geht sie zu ihm zu Besuch nach Hause. Er fährt ihm, dass die Mutter der Hexe ist und er natürlich dann ein Hexer. Und dann machen sie halt ein bisschen Unfug und zum Ende ist es den Müttern beiderseits Schelte. Und das war es eigentlich auch schon. Carlo taucht nie wieder auf. Was ich schade finde. Wobei ich das interessant finde, weil normalerweise müsste Carlo ja sowas wie ein Mutant sein. Ne? Wenn ja genetisch, man kann ja das mit den Hexkräften genetisch erklären, dass also nur die weiblichen, also so wie Frauen ja auch ein anderes Chromosom haben als Männer, es ist ja auch so, dass eben da nur die Frauen hexen können. Ich glaube sogar in der ersten Folge, wo die noch in der Wohnung leben. Ja, im Hochhaus, ne? Da sagt Papa, glaube ich, auch, so war das und so wird es immer sein. Nur Frauen können hexen. Wo Barbara Boris auch erklärt, ich könnte dich jetzt auch in ein Mädchen verwandeln, du könntest halt trotzdem nicht hexen, weil du es nicht mitbringst. Sie ist eben noch Junge. Genau. Du bringst es eben nicht mit. Genau. Und das ist eine spannende Geschichte, die eigentlich auch relativ konsequent durchgezogen wird, aber insofern müssten Carlo und auch dieser Hexer in dieser Vampirfolge sowas wie Mutanten sein. Das finde ich ganz witzig. Ja, ich habe noch zwei Folgen, was ich spannend finde, weil also alle Folgen, die ich eben so aufgeschrieben habe, sind so im Bereich 60 bis 70. Die nächste Folge ist auch noch im 70er Bereich und ich habe einen Ausreißer in die aktuelleren Folgen. Die nächste Folge, die ich habe, ist Bibi und Elea Eluanda. Wie gesagt, ich mag die Folge wirklich. Ich verstehe, warum du diesen Vogel nicht magst. Er nervt tatsächlich und ich glaube, nervt ungemein. Die ganze Hörspielreihe, die es dann später um Elea Eluanda gab, die könnte ich mir auch nicht anhören. Ich glaube, der wird mich dann doch schon sehr stören. Ich mag aber die Figur. Elea Eluanda sitzt im Rollstuhl. Das war damals schon nicht üblich und selbst heute ist es nicht besonders üblich, Menschen mit Behinderungen als Hauptfigur zu haben. Und um Elea Eluanda rankt sich eine Legende. Also sie ist irgendwie die Prinzessin einer magischen Welt. So ganz im Einzelnen habe ich es nicht mehr im Kopf. Und da ist es eben so, dass sie die wohnen irgendwo in den Bergen, wo die Blocksbergs Urlaub machen. Und in Altenberg. Altenberg, ich mache mal eben die Folge auf. Das weiß ich noch. Bibi Altenberg oder Altenbergen irgendwie. Genau. Ist in den Bergen der Ort, also, so ein Zufall. Genau wie Neustadt ja auch eine Stadt ist, das ist relativ Standard. Genau, die machen Skifahren, Altenberg steht hier. Und sie hat, genau, die Tröstereule Ezekiel. Und der nervt tatsächlich ein bisschen und hat auch so immer so die beste Superkraft für alles, kann glaube ich irgendwie unsichtbar werden und hinterlässt dabei irgendwie so einen Staub immer. Und den müssen die Pflegeeltern oder Adoptiveltern von Elea immer wegfegen und sammeln den in Flaschen. Also man merkt einfach, dass bei Elea Eluanda schon eine Hintergrundgeschichte stattfindet, die in dieser Folge auch nur angerissen wird, weil es so dieser Backdoor-Pilot ist. Was anderes ist es ja gar nicht. Und irgendwann gibt es dann eben so ein kleines Ski-Unglück und mit den Schneekanonen. Ich glaube, Bibi geht hinterher hin und dupliziert die Schneekanonen und da wird aber so viel Schnee produziert, dass sie da irgendwie nicht mehr durchblicken. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge. Und wie gesagt, ich finde Elea Eluanda, die nur in dieser Zauberwelt laufen kann, als Hauptfigur, die in der realen Welt eben im Rollstuhl sitzt, sehr, sehr gut, weil es eben eine Hauptfigur ist mit einer Behinderung. Das ist in Zeichentrickserien oder auch in Kindermedien nicht so häufig, wie es sein sollte. Und da geht die Bibi Blocksberg-Welt wieder einen sehr progressiven Schritt nach vorne. Bezüglich Figuren mit, ja, protagonistmäßig und Rollstuhl oder Behinderung, da fällt mir jetzt eigentlich nur so ein Film von Hitchcock ein. Das Fenster im Hof, zum Hof. Das ist ja auch die Hauptfigur am Fenster mit gebrochenen Beinen, Gips oder so. Oder? Muss ich auch mal beobachten. Und dann, ja. Ist eine andere Story. Gibt auch bessere Beispiele dafür. Einer von den Extreme Ghostbusters. Einer von den Extreme Ghostbusters sitzt ja auch im Rollstuhl und ist eben nicht so dieser typische unfähige Mensch mit Behinderung, sondern ist durchaus ein ziemlicher Draufgänger und sehr sportlich und wird eben da auch positiv besetzt, was ich sehr schön finde. Aber wie gesagt, Menschen mit Rollstuhl sind einfach für mich in meiner Wahrnehmung in der Popkultur zu selten und da geht Bibi Blocksberg wirklich einen wichtigen, schönen Schritt nach vorne. Und abschließend, du hattest, glaube ich, kein weiteres, hattest du gerade gesagt, ne? Nee. Gut. Aktuell zumindest nicht, was wir den zweiten Teil machen. Für mich ein Ausreißer nach oben oder nach vorne, weil ich ja von den aktuellen Folgen gar nicht so begeistert bin. Ich habe auch noch ein paar Folgen ungehört aus meinem Marathon, die ich bis heute nicht geschafft habe zu hören. Und auch bei den aktuellen Folgen, die jetzt noch neu dazugekommen sind, habe ich auch nur die mit den Affen gehört. Weil es die zu Weihnachten, glaube ich, mal kostenlos auf dem YouTube-Kanal gab. Die Dafür ist los, heißt die, glaube ich. Und nur deswegen habe ich die gehört. Also Geld dafür ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es auch nur 5 Euro sind, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Nee, die ist nicht so der Bringer. Sind alle nicht so der Bringer. Aber für mich ein Ausreißer nach oben war tatsächlich Folge 106, der verrückte Staubsauger. Ich fand die richtig, richtig witzig. Marita und Bibi müssen irgendwie jobben, weil sie was im Supermarkt durcheinander gebracht haben. Die wollen da eigentlich auf irgendeine Popgruppe warten und machen dabei ein bisschen durcheinander und müssen dann zur Strafe irgendwie 2 Wochen da ein Praktikum machen oder irgendwie so nebenher arbeiten und bringen da einiges durcheinander und machen halt irgendwie so sitzen dann irgendwie in der Reparaturabteilung, wo die Leute auch nicht wissen, was mit den Sachen kaputt ist, und bringen dann die Geräte zum Sprechen. Und das Handy sagt, glaube ich, ich werde am Tag dreimal aufgeladen und mein Akku ist zu schwach und die sollen mich weniger benutzen. Und der Staubsauger beschwert sich dann auch, ich werde den ganzen Tag nur benutzt und ich bin ganz voll, ich werde nicht oft genug geleert und dies und das. Und das ist so der Aufhänger für diese Geschichte, aber die bringt halt noch wesentlich mehr durcheinander. Es gibt so eine Videospielfigur, die sie noch lebendig machen. So ein Zwerg, den man immer auf die Nase hauen muss und dann macht er so ein komisches Geräusch. Gesprochen von Santiago Ziesma übrigens, also SpongeBob. Der hat ja auch diesen Erfinder Eddie Edison gesprochen. Genau. Ich finde diese Figur von Erfinder, die finde ich so grausig. Der taucht auch nur zwei oder dreimal auf überhaupt. Ne? Es gibt nicht viele Folgen mit ihm. Ich glaube beim Wettfliegen und einmal irgendwo so eine Weihnachtsfolge mit dieser Schneekanone. Also sehr oft ist der nicht dabei, aber in dem Fall spielt er eben diese Videospielfigur, die dann eben auch durch den Markt läuft. Und ich finde die ganze... Ich mochte das Setting. Also ist ja, ich glaube, der Laden heißt Jupiter oder so, eben quasi ein Saturn. Ja, Elektromarkt Jupiter. Genau. Da ging es um die Band Höhlenflug. Ist übrigens mit Bibi und Flowey Powie, nicht Marita. Genau, Flowey Powie, genau. Nicht Marita, genau. Aber es halt... ich finde das Setting einfach witzig mit diesem Elektromarkt und dass die alles durcheinander bringen. Und es ist eine Abwechslung, gerade in den Geschichten, wo es eben stärker dann wieder auf die Richtung Mädchen geht, ist das eine schöne Abwechslung und deswegen so ein Honorable Mention, möchte ich mal sagen. Also nicht wirklich eine Top 5 Folge, aber ist so ein. Keine schlechte. Ist keine schlechte, aber von den neuesten Folgen, die es gibt, auf jeden Fall eine der besseren, sagen wir es mal so. So ein Ausreißer nach oben. Ja, das waren so meine Folgen. Ich finde die Entwicklung der Serie ganz interessant. Also, dass man eben auch sieht, allein dadurch, dass man halt immer was Neues erfinden musste. Es gibt ein paar Doppelungen schon in den Themen und auch Folgen, die das besser machen und schlechter machen. Aber so insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Serie sich nicht so oft wiederholt hat, wie man es bei 121 Folgen erwarten könnte. Und das macht es ganz angenehm. Was ich noch vielleicht für dich jetzt, der die neuen Folgen nicht so gehört hat, empfehlen könnte, wäre vielleicht noch, ohne jetzt näher drauf einzugehen, die Folge 112, das TV-Hexduell, die ist ganz unterhaltsam. Ich glaube, die habe ich sogar schon gehört. Das ist da, wo der Vater nicht wissen darf, dass die da, Moment, ich gucke mal eben aufs Telefon. Ja, ich hab gehört bis, lass mich mal eben in die Liste gucken, weil mir fehlen tatsächlich nicht so viele. Ich habe den Feuerdrachen nicht gehört, die Austauschschülerin, die Besenflugprüfung. Austauschschülerin, die ist gut. Okay. Die Besenflugprüfung ist eher so mittelmäßig. Habe ich auch noch nicht gehört. Dann im Wald der Hexenbesen habe ich noch nicht gehört. Urlaub in der Hexenpension habe ich angefangen, noch nicht zu Ende gehört. Die ist auch recht unterhaltsam, finde ich. Aber auch sehr vorhersehbar. Genau. Und davor habe ich alles gehört. Also ich habe gehört bis 114, also bis 2015 bin ich tatsächlich auf dem Stand. Das TV-Hexduell müsste ich mir nochmal eben ins Gedächtnis rufen. Ja, das ist eben irgendwie mit dem Hexbuch passiert von Barbara. Und bei dem Duell gibt es das zu gewinnen. Und die Oma und Bibi gehen ins Fernsehen. Genau, und Bernd muss halt Barbara ablenken. Hat damit ganz viel Gartenarbeit. Und zwischendurch schaut er halt dann immer wieder beim Hexduell, ob da was gut läuft, ne? Die habe ich tatsächlich schon gehört. Die ist auch wirklich gut, ja. Die ist auch schön. Also da hat man auch so diese Game-Show-Atmosphäre. Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, die kann man aber tatsächlich auch noch empfehlen von den neueren Folgen, da hast du recht, ja. Sehr gut. Also es gibt auch von den neueren Folgen noch ein paar sehr hörbare, aber es gibt noch eine relativ aktuelle Folge, die mit dem Wandertag, die fand ich nur anstrengend. Ja, vor allem mit Florian, immer mit seinen Sprüchen. Kombiniere. Wie oft man das gehört hat. Ja. Oder auch der Hexenbesendieb, der fand ich auch sehr... ja, das ist sehr flach. Dann gab es die mit dem, also die war ein bisschen früher noch, die mit dem Einhorn, das traurige Einhorn. Oh Gott, ja. Knapp vor der 100, wo der Vater dann irgendwann sagt, also Einhörner gibt's doch nicht, zumindest nicht bei uns. Wo ich gedacht habe, Junge, du hast irgendwie 100 Folgen mit den Hexen zusammengelebt und du zweifelst an Einhörnern, was ist denn mit dir los? Das ist schon echt komisch. Ja, oder auch... Schlimm fand ich auch. Die 100. Folge, die Hexenparty, die auch irgendwie anderthalb Stunden geht oder so, die relativ lang ist. Das war auch nett gemacht, aber... Ja, also für eine 100. Folge war es mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zu wenig Handlung oder zu wenig für Zeit? Zeit war genug da, aber es war ein bisschen wenig Substanz. Es war so ein Blick nach hinten, weil auch so ein paar ältere Figuren aufgetreten sind, glaube ich. Ich glaube, man ist nochmal irgendwie an den zu den Weihnachtsmännern hingegangen. Ja, stimmt. Und der Dino ist aufgetaucht. Dino ist nochmal aufgetaucht. So, man hat so ein Best-of nochmal an Figuren, das war so ein Rückblick eben gemacht, aber insgesamt, also dafür, dass man auf 100 Folgen zurückgeblickt hat, war es dann doch sehr wenig. Also ist mir dann insgesamt zu wenig passiert tatsächlich, ja. Schlimm fand ich bei der 100. Folge eben auch, dass es da eben so typischerweise, um die Jugend zu bedienen, einen Hexen-Rap geben muss. Oh ja, oh Warum? Gott. Warum? Der war furchtbar. Das war schlimm. Der Text war, also die Hexenschülerinnen überlegen sich auch die ganze Folge eben irgendwie diesen Rap. Und ach nee. Nichts Besseres als so schwacher Text. Ja, das ist ganz, ganz schwach, ganz, ganz schwach. Und vor allem, wir sind hier im Jahr 2010. Wer rappt denn im Jahre 2010 noch? Das ist also nicht nachzuvollziehen. ja, es ist, wir könnten, wenn wir das nochmal aufgreifen wollen, das Thema in der zweiten Folge unter Umständen nochmal über alles andere reden. Es gibt ja auch Kinofilme. Davon habe ich leider nur, oder zum Glück, ich weiß es gar nicht, nur den ersten gesehen. Also ich habe den ersten und zweiten Bibi Blocksberg-Film hier auf DVD, aber ich habe auch den zweiten noch nicht gesehen. Okay. Der zweite ist übrigens ein Crossover zur Leo Eolander-Reihe. Genau. Wo es um blaue Eulen geht. Das ist deren Geheimnis. Das Geheimnis der blauen Eulen. Sie kacken alles voll. So, gelöst. das könnten wir nochmal aufgreifen und dann vielleicht nochmal so eine zweite Top 5 mit unseren Zweitliebsten. Oder eine Flop 5. Eine Flop 5, das ist eine gute Idee. Könnte doch schwieriger werden, glaube ich, aber machbar. Vielleicht nicht, also es gibt schon ein paar wirklich schlimme Folgen. Na, ich sag nur Super Pudel Puck. Die war furchtbar. Die war richtig schlimm. Oder der verhexte Kalender mit dem Roboter vom Mond. Oh ja. Oh ja. Ja, gut. Ja. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Es gibt tausend Dinge, die wir nicht angesprochen haben, weil es in die Zeit nicht reingepasst hat. Ich hoffe, dass es eine Wiedergutmachung für die doch etwas seichte Folge gewesen ist, die ich im letzten Jahr gemacht habe, weil ich da nicht genügend Substanz hatte, drüber zu sprechen. Ich danke dir, Steffen, dass du mich unterstützt hast. Bitte, Steffen, gern geschehen. Genau. Und man könnte in der nächsten Folge noch, also im zweiten Teil oder vielleicht im dritten sogar noch, wer weiß, könnte man ja auch so unter Umständen die lustigsten Dialoge mit einbringen. Oh ja, da müsste ich aber noch mal. Da habe ich auch einiges. Wie zum Beispiel aus das verhexte Osterei. Da kommen auch Sachen vor, die man eigentlich nicht hören sollte. In der Verbindung. Da müsste ich vielleicht tatsächlich nochmal von Anfang an hören, aber da habe ich gerade tatsächlich gar keine Zeit für. Aber es gibt wirklich ein paar sehr witzige Dialoge. Das stimmt schon. Also, ja, wie sie ihm zum Beispiel das verhexte Osterei heißt, ne? Pusten, Bibi, nicht blasen. Oder das Blasen nicht pusten. Irgendwie ich weiß es auch nicht mehr. Wenn es darum geht, dass du das Ei ausblasen wollen. Ja, genau. Das ist ein Blasen, Bibi, nicht pusten. Das ist schon. Das klingt schon ziemlich falsch. Also ein Schelm. Wenn es um das Ei geht. Ja, ein Schelm, der Arges dabei denkt. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Danke, Steffen. Ja, bitte, Steffen. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Sie stellt so manchen Unsinn an, weil sie was Besonderes kann. Alle Leute fragen dann, wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Ene, Mene, 1, 2, 3, Borsten, Stiel und Fliegerei. Komm herbei, Kartoffelbrei. Die Leute sollen staunend sehen, wie wir fliegen und uns drehen. Komm und lass uns alle wiedersehen. Der plötzlich sprechen kann, schnauzt ganz frech sein Frauchen an. Alle Kinder fragen dann, wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Klar, jawohl! Oh, der Bibi? Na klar! Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Zeit. was ist denn hier nur los? Die Nase wächst, wird riesengroß, alle schauen fassungslos. Wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Ene, Mene, zwei, drei, vier, Lehrer wird ein Rüsseltier.